Hier ein kleiner Vorabhinweis für Hörer dieser Folge. Ja, ich werde euch jetzt ein bisschen spoilern, denn das ist die vorletzte Episode der Etage 13 und das heißt natürlich, es wird nächste Woche eine letzte Folge geben. Das war zum Zeitpunkt der Aufnahme, die schon ein bisschen her ist, mit dem Christoph noch nicht klar. Und ich hatte mir damals gedacht, dass ich, um die Pausen zu überbrücken, bis ich mit Steffen wieder einen neuen Podcast aufgenommen habe, einfach Zwischenepisoden aufnehme, die heißen Zwischen den Stockwerken. Dort hatte ich mir überlegt, alleine oder mit Gästen zu sprechen, um einfach die Wartezeit auf die neueste Folge zu überbrücken. Jetzt ist aber so, dass wir uns gemeinschaftlich entschieden haben, den Podcast zu beenden. Dazu mehr in der nächsten Folge. Deswegen wird in dieser Folge auch noch davon gesprochen, dass es halt noch neue Folgen von Zwischen den Stockwerken geben wird und so weiter und so fort. Das wird es natürlich nicht. Trotzdem möchte ich hier dem lieben Christoph danken, dass er sich als Gast zur Verfügung gestellt hat mit seinem Podcast. Es war ein sehr cooles Gespräch und vielleicht habe ich mir darüber überlegt, noch mit dem jungen Erfolgsformat-Podcaster noch einen eigenen Podcast zu machen, der sich um ganz andere Themen drehen wird. Aber das steht erstmal in den Sternen. Das Wichtigste ist, holt euch jetzt diese Episode an und dann freut euch nächste Woche auf eine typisch chaotische Folge mit mir und Steffen, indem wir zu unseren Anfängen zurückkehren mit einem viel zu schnell hochsprechenden Basti. Und Steffen. Viel Spaß bei dieser vorletzten Episode von der Etage 13. Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja. Bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zwischen den Etagen hier bei der Etage 13. Und ich habe ja schon bei der ersten Folge gesagt, um zwischendurch mal ein bisschen mehr Futter zu haben, damit die Abstände nicht ganz so groß werden oder viele Leute, wie auch mein heutiger Gast, ja, ich habe jemanden gekriegt, den ich freiwillig hier reinknasten konnte in dieses Audiogespräch, damit wir auch ein bisschen mehr Futter dazwischen haben, mache ich diese zwischen den Etagen-Episoden, bevor Steffen von seinem Business-Trip endlich runterkommt und wieder sich erbarmt, mit mir zu sprechen. Ich klopfe jeden Tag an seine WhatsApp-Tür. Und ich habe bei mir den lieben Christopher. Grüß dich. Ja, hallo. Wie geht's dir? Ach du, ist nett, dass du fragst. Ja, natürlich. Das wird man so selten heutzutage gefragt, weil jeder schon die Antwort sagt. Richtig. Kommt man so kacke. Aber ja, deswegen versuche ich einfach zu lügen und sage, Mann, geht's mir gut. Sehr schön, das freut mich doch. Christopher, du hast, das fand ich so schön, du hast mir persönlich geschrieben, dass du den Podcast gut findest. Das ist ungefähr, sagen wir so, ich krieg's statistisch gar nicht hin, wie kann man von 0 auf 1 das ausdrücken? Das ist 100% Feedback, das wir so in den letzten 3-4 Jahren, glaube ich, gehabt haben. Und das hat mich so sehr überzeugt, dass ich gesagt habe, wer tut sich das freiwillig an? Und habe gedacht, komm, dann frage ich ihn auch direkt mal. Und du hast sogar ja gesagt. Ja, ich habe eine sehr sadistische Ader. Ich merke das auch immer wieder. Aber es, ich find's unterhaltsam. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich stand letztens im Stau. Es hat mir die Zeit ein bisschen versüßt. Ja, auch wenn du dann noch den Nachtrag gesagt hast, du hast die falsche Episode gehört, um sie dir gut anzuhören. Aber das schneiden wir einfach raus, damit wir nur die guten Sachen fürs Marketing natürlich nutzen können. Natürlich. Wir schreiben jetzt immer drunter, Christopher sagt, kann man versüßt einem den Stau. Okay, wer es mag. Ja, gut. Ja, und das Gute ist, ich hatte in der Vorbereitung gedacht, ich müsste wirklich von A bis Z anfangen, aber das Gute ist, wie komme ich auf die Idee? Heutzutage hat jeder auch sonst einen Podcast. Wäre jetzt also das Segment, um Werbung zu machen, die du natürlich gar nicht brauchst, weil ihr wahrscheinlich, ich habe das gesagt, wöchentlich geht ihr auf Sendung. Was machst du da in einem Podcast? Korrekt. Also wir haben ja, ich sage ja mal, ich reg mich auf, wenn die Leute sagen, ich habe einen Podcast. Nein, ich habe einen Erfolgspodcast. Man muss das ja ganz groß direkt aufziehen. Und ja, wir sind, wie ihr auch, ein Laber-Podcast, der sich halt nicht auf die 1,5 Stunden oder sowas bezieht, sondern wir machen wirklich kurz knapp 1/2 Stunde. Und ja, wir haben jedes Mal ganz tolle Themen. Wir hatten letzte Woche, ein Weltraum-Special. Dieses Mal wird es sehr poetisch werden, kann man sagen. Aus dem einfachen Grund, da wir am Sonntag den Welttag der Poesie haben. Oh. Ja. Und wir werden auch immer, oder wir haben immer mal wieder Gäste da drin. Auch da nächste Folge wird wieder ganz, ganz toll werden. Da möchte ich noch nicht zu viel spoilern, aber wir haben einen sehr berühmten Gast sogar an Land gezogen. Mm. Ja, also bei uns läuft's ganz gut. Deswegen sagt man auch Erfolgspodcast. So muss es sein. Oder wie wir bei uns sagen würden, wir haben einfach nur ein Hobby. Das nennt sich Podcast und sind froh, wenn sich das irgendjemand mitkriegt. Oh, jetzt muss ich dabei sagen, habe ich jetzt eigentlich den Namen erwähnt, ganz wichtig. Trainer und Sofa für alle, die einen sich seinen sehr schönen, unterhaltsamen Podcast anhören wollen. Erfolgspodcast natürlich. Trainer und Sofa, alles zusammengeschrieben. Ich mag es, wenn es nicht so eingebildet wird, sondern wenn man von sich einfach Understatement hält, sich überhaupt, dass man nur Erfolg hat und nicht den Supererfolg. Also das finde ich jetzt auch total. Also ich meine, sobald man sowas behauptet, wird man wie Dieter Bohlen aus der DSDS-Jury nach 20 Jahren rausgekickt. Und das will ja keiner. Das ist auch ein Erfolgsformat haben. Klar. Ich meine, wir haben ja auch ganz große Ziele. Ich habe direkt gesagt, wir wollen am Ende des Jahres irgendwo in den Top 3 von dem Podcast sein. Das ist so, in irgendeinem Podcast, ist auch egal welche Kategorie, irgendwo in den Top 3. Das ist so. Also irgendwo in den Top 3, in welcher Kategorie, ist egal. Richtig, richtig. Deswegen besprechen wir einfach alles, damit wir in irgendeiner Kategorie schon irgendwo landen werden. Das ist unser Plan. Ja, das klingt nach Erfolgsformel auf jeden Fall. Habe ich gehört, das ist eine gute Idee, über alles zu besprechen. Weil klar, die eierlegende Wollmilchsau kann ich mir nur vorstellen auf den Top 1. Also so unter fest und flauschig und gemischtes Hack direkt. Ja. Rot, was hast du gesagt? Sofa und, Entschuldigung, und das erste war? Trainer und Sofa. Trainer und Sofa, aber ich konnte mir Sofa merken, weil das mehr Bezug hat zu uns hier. Ja, aber das habe ich für Gedächtnis, warum Trainer? Trainer, weil ich nebenberuflich Fitnesstrainer bin und daher auch so ein bisschen den Sportteil mit reinbringe in manchen Situationen. Ah, daher diese Erfolgsmasche. Natürlich. Hast du auch zufällig einen YouTube-Kanal, der Anleitungen gibt, wie Leute sich bewegen sollen? Theoretisch habe ich den auch, aber der ist läuft unter ferner Liefen und der ist irgendwann mal gefüttert worden. Der ist tot sozusagen, aber er ist noch auffindbar. Kenne ich. Geht mir mit der Komiker genauso. Ich hatte auch mal einen Erfolgs-YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht, wie man Erfolg spricht und schreibt, deswegen komme ich da direkt ins Haspeln. Ja, Trainer ist natürlich weit weg jetzt gerade im Moment. Ist klar, wie die Situation ist. Hast du denn überhaupt dann gerade was zu tun als Trainer oder wie funktioniert das? Momentan ist es wirklich schwierig, wie du schon sagst. Ich habe jetzt ein einziges Studio, was auch einen Online-Kurs anbietet in dem Bereich, sodass die Leute das dann ja von zu Hause aus machen können. Aber die große frühere Auswahl an Kursen ist momentan leider weggefallen und wir warten jedes Mal darauf, dass die Studios wieder öffnen. Also, das heißt aber, du hast nebenberuflich gesagt, was machst du denn hauptberuflich? Hauptberuflich, langweiliger Bürojob. Cool, kenne ich. ja, da kann man meistens dann auch nicht mehr viel zu sagen. Ich bin letztens noch in Bonn, da arbeite ich ja auch, bin ich falsch abgebogen, wenn man so spazieren geht in Richtung ab, wirklich völlig falsch, das kommt schon mal häufiger vor, dass ich falsch abbiege. Und bin an so Häusern vorbeigegangen, wo ich gedacht habe, oh Gott, diese Wohnraumparzellen weiß und sonst was. Und dann gehe ich an diesen Fenstern vorbei, aber sehe ganz viele Computerbildschirme, die immer so, ein Computerbildschirm, Schreibtisch, ein Computer, ich so, ach, das sind Arbeitsplätze. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie das so ist, wenn die wieder in Vollbesetzung ersetzen wird, dann sieht das aus wie ein riesig großer Hühnerstall, wo die Leute einfach auf so einer Stange sitzen und alle in diesen Computer reinhacken. Und dann habe ich selber gedacht, hast du gerade ein sehr schlechtes Verhältnis zu deinem eigenen Bürojob? Und hast da keinen Bock mehr drauf? Weil im Endeffekt ist ja das Tolle jetzt an dieser Situation, ist, dass wir die Hühnerstange ja mit nach Hause nehmen dürfen. Ja. Das ist jetzt der total tolle Vorteil. Du darfst dir, um deine Eier aus dem Arsch zu pressen, darfst du sie jetzt die Stange mit nach Hause nehmen und das gesamte Nest und dann das gesamte Nest, was du zu Hause hast, wo Arbeit nicht zu suchen hat, auch damit noch beschmutzen. Aber mein Gott, da hast du total viel zu tun. Also dann auch noch Fitnesstrainer, langweiliger Bürojob und Podcast, also da bist du doch durch. Das ist nur ein Teil von meinen ganzen Aufgaben, die ich so mir täglich mache. Aber ja, das... Was? Das ist doch nicht mal alles? Wir wollen alles wissen. Komm, hau raus. Aber was habe ich noch? Dozent für Erwachsenenbildung bei der VHS habe ich dieses Jahr oder letztes Jahr angefangen. Ist natürlich jetzt auch momentan in Pause und... Oh, wir hätten schon ein gemeinsames Thema, weil ich versuche gerade erfolgreich Kurse überhaupt anbieten zu können. Da habe ich eine tolle Leidensgeschichte, die ich dir erzählen kann. Oh, da bin ich sehr gespannt. Ich habe es bei 2 VHS momentan geschafft. Also es läuft momentan eigentlich ganz gut bei mir. Wie heißen deine Kurse? Ist einmal ein Fitnesskurs. Überraschung, ja, genau. Und das andere ist einmal für einen Abnehmkurs. Dazu möchte ich jetzt persönlich nichts sagen. Aber aus das meiner Warte. Dachte ich mir, deswegen hatte ich es eigentlich verschweigen wollen. Aber gut. Ja, nein, das macht nichts. Alles gut. Ich fühle mich nicht so wie bei Psychologen, wenn man immer sagt, du kannst ja in mein Gehirn reingucken. Ne? Ich versuche, also damit die Hörer es wissen, ich verstecke gerade so ein bisschen meine 2 Doppelkins, die ich mir über Corona dazugelegt habe, jetzt mal in meinem Trenchcoat zu verstecken. Gut, dann lasse ich das Thema mal weg. Nein, aber das freut mich für dich, dass du die VHS-Kurse hast, weil ich versuche auch gerade VHS-Kurse anzubieten. Das funktioniert eher suboptimal. Weil alle Kurse, die wir jetzt angeboten haben, haben mangels Teilnahme nicht stattgefunden. Das muss nicht bedeuten, dass ich Mist baue. Ich mache auch zu wenig Werbung, das weiß ich. Weil ich immer so die Rechnung habe. Also wenn ich sie machen muss, dann habe ich ja Stress. Aber Geld. Wenn ich sie nicht machen muss, dann habe ich kein Geld, aber auch keinen Stress. Wenn ich sie machen muss, habe ich Stress, aber Geld. Und so ist immer so, meine Ambition ist noch nicht so groß, auch wenn ich Geld gut gebrauchen könnte. Und ich habe lustigerweise einen für Präsenz vor langer Zeit angelegt. Der hieß nämlich, wie ich meinen eigenen Podcast mache. Oh, super. Ja, da gab es eine Teilnahme von 6 bis 8, die man braucht. Und da es ein Präsenzkurs ist und ich gesagt habe, diesen Kurs möchte ich auch wenn das total übers Internet machbar wäre, möchte ich ihn trotzdem vor Ort machen. Weil man so ein paar Dinge verliert wie Sprechtraining oder mir fehlt dann auch so ein bisschen dieses One-on-One mit den Leuten ein bisschen erklären, wie es ist, ja, und klar, was man rüberbringen kann. Dann habe ich mir Konzepte überlegt, die ich dann trotzdem online eher zeigen könnte. Da war ein Excel-Kurs da, also bei mir, du merkst schon meine Thematik, Excel-Kurs oder wie ich Werbung auf Social Media schalte. Also die Feedbacks, die ich bis jetzt bekommen habe, waren, ja, hat sich keiner angemeldet. Ich so, ja, gut, ich bin theoretisch ein bisschen selber schuld, weil ich keine Werbung mache, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, soll ich das jetzt persönlich nehmen oder so, ach, ist mir eigentlich egal. Es ist nicht so, dass ich dann denke, ist jetzt scheiße, dass es nicht passiert. Ich bin also sozusagen, ich mache also Erfolgs-VHS-Kurse, die nie stattfinden. Auch sehr cool, ja. Ja. Ich habe immer gedacht, die VHS ist dafür da, dass die Werbung für mich machen. Deswegen, Ich glaube, mit Fitness hast du jetzt gerade, glaube ich, ein gutes Ding, weil einfach die Leute ja nicht zu Fitness kommen. Also wird das dann auch online gerade stattfinden? Ja, oder? Logischerweise. Theoretisch würde es das, aber ich weigere mich, das zu machen. Ich meine, dieser eine Kurs, den ich jetzt schon im Studio gebe, von der Kamera, ist es was anderes als vor echten Menschen. Und ist nicht so meins. Ist das dann so, wie man sich das bei Homeschooling vorstellt, dass du dann dir überlegst, was könnte ich jetzt noch sagen, da musst du ja die ganze Zeit überlegen, was die Leute missverstehen könnten, weil die können ja gar nicht darauf antworten, oder? Das ist richtig, aber in den Kursen rede ich sowieso die ganze Zeit, deswegen ist das für mich kein so großer Unterschied. Was ist so deine Paradedisziplin, Spinning? Habe ich zwar auch schon Kurse drin gehabt, auch schon eigene Kurse, momentan ist aber sehr viel Pilates. Was ist das denn nochmal? Pilates ist Tiefenmuskulaturstraining und das Ganze, wie bewegtes Yoga kann man das sich vorstellen? Also man muss sich nicht so viel bewegen. Im Gegenteil, also beim Yoga schon. Verdammt! Und bei Pilates schon, ja. Fuck. Ja, weil ich finde Spinning ja, ich fand Spinning immer so geil, wenn man es nur von außen so mitkriegt, weil diese aufgepuschte Adrenalinhaltung durch diese Bewegung, die ganze Zeit so durchgängig passiert, wo ich immer gedacht habe, die koksen da alle da drin. Also da gehen nur die Koksnasen rein. So, komm, los, zieh jetzt dran, komm, Günther, komm! Und da habe ich mir gedacht, völlig falsch völlig. Also ich würde, glaube ich, mit einem Herzinfarkt nach Hause fahren, wenn ich da irgendwie mitmachen würde. Ah ja, spannendes Feld, was du alles so machst. Und das ist aber ein gutes Thema, weil wir jetzt es immer so ein bisschen touchiert haben. Ich habe mir für diese Zwischenepisode so ein bisschen überlegt, was könnte ich so für kleine Rubriken einführen, weil ich das manchmal gerne mache und in unseren Hauptepisoden mittlerweile auch überhand genommen hat. Wenn man einmal Pandoras Box öffnet, dann hat man nur noch Rubriken, die rumfliegen. Ja, kenne ich. Also mache ich damit auch so weiter. Und habe mir einfach überlegt, nee, ich suche eigentlich, ist keine großartige Rubrik, sondern ich suche eigentlich Dinge, andere schöne Dinge mit C. Jetzt passt das nicht hundertprozentig auf das, was du vorgeschlagen hattest, aber weil wir jetzt das Wort wieder benutzen werden, was uns alle so viel Spaß zurzeit bereitet, nämlich Corona. Aber hast gesagt, Freude. Du würdest Freude und ansteckende Freude. Ich würde sagen, du hast gesagt, dich würde mal interessieren, darüber zu sprechen, über Unternehmungen, die man während Corona machen kann. Und ich finde das ein gutes Thema, weil lustigerweise stumpft so ein bisschen, finde ich, die Kreativität ab, wenn man als Bürohengst nur noch vor diesem viereckigen Kasten sitzt und dann sonst keinen anderen Ausgleich hat. Was würdest du mir denn empfehlen, neben Pilates online? Also ich würde noch nicht mal Pilates online empfehlen. Ich dachte jetzt eher an so Sachen, die man auch schön draußen machen kann, wenn man mal rauskommt aus der Wohnung, gerade in den ganzen Homeoffice-Zeiten. Und was ich sehr schön fand, was ich jetzt letztes Mal das erste Mal gemacht habe, ist Autokino. Weißt du, ob du das schon mal erlebt hast? Mhm. Also ich wurde schon eingeladen dazu, es hat nicht stattgefunden, das war schön. Oh, das klingt auch super. Ich meine, ich war in der Sneak Preview, der Film war so langweilig, dass ich eingeschlafen bin, aber es war wenigstens mal eine Abwechslung. Was für ein Film? Wichtige Frage bei uns hier, welcher Film? Es war, oh Gott, wie hieß er? Kings of Hollywood. Habe ich gar nichts von gehört, was ist das denn? Ja, deswegen lief er auch in der Sneak, weil da sonst auch niemand was von gehört hat. Also er war top besetzt, Tommy Lee Jones war da, wer war noch alles? Hier Zach Braff von Scrubs, die Anfänger. Okay. Robert De Niro war drin und Samuel L. Jackson. Also Top-Besetzung, aber keiner hat von diesem Film gehört. Und was ist die Handlung? Also das ist schon mal geiles Personal. Ja, es ging eigentlich darum, dass Filmemacher einen Film drehen wollten und dann eigentlich den Hauptdarsteller umbringen lassen wollten, damit sie an die Versicherungen rankommen. Ging jetzt gar nicht so schlecht. Ja, aber er war schlecht gemacht. Deswegen... Und trotz dieser Schauspieler. Ja, ich war auch entsetzt. Ich habe erst gedacht, tolle Besetzung, aber nein, man kann auch sowas versauen. Ich glaube, wenn es nach Besetzung geht, dann fällt mir, und da fängt jetzt wieder diese Gedächtnisarbeit an, die ich vorher nicht geleistet habe, fällt mir dieser eine Film ein, wo, ich glaube, es ist Morgan Freeman spielt damit. Mhm. Kann das sein, auch Jack Nicholson und der Butler von Batman? Okay, ja. So, und die sind, glaube ich, auf einer letzten Runde nach Las Vegas. Kann es sein, dass das Last Vegas ist, wo die so alte Herren sind? Den kann ich dir nur empfehlen. Das klingt für mich jetzt eher, also der so in die Richtung geht, das hat jetzt nichts mit dem Inhalt von dir zu tun, aber der eine gute Besetzung hat und den man sich anschauen kann. Ich muss ja jetzt nicht Ocean's 11 bringen, oder? Nein, das ist... Weil ich hatte jetzt erst gedacht, bei denen, die du jetzt gesagt hast, hätte es auch ein Heist-Movie sein können. Also einer, wo eine Bank ausgeraubt wird und es ist ganz cool, aber naja. Klingt auch so ein bisschen danach, wenn es schlau gemacht ist halt, ne? Das ist richtig. Was war denn der letzte Kinofilm, den du überhaupt gesehen hast? Ich glaube, ich war seit Corona, es war zwischendurch, waren die Kinos nicht mal zwischendurch wieder offen. Die waren mal offen, ja. Und da war ich, glaube ich, kurz im Kino, meine ich sogar, und zwar fast ganz alleine. Und jetzt ist eine gute Frage, in welchem Film ich war. Oder ob ich eine Kinokarte gekauft habe und es gerade speichere, als ich hätte ins Kino gehen können, aber irgendwas ist dazwischen gekommen. Es hätte nämlich Tenet sein können, dass ich wirklich in den gehen wollte. Das heißt, du hast Tenet nicht gesehen? Nee, und ich, auch alles, was ich dazu höre, ist immer so, boah. Und hast du den gesehen? Ich habe ihn gesehen. Das war auch der letzte Film, den ich, glaube ich, im Kino gesehen habe. Ich fand ihn auch nicht schlecht. Aber wenn ein Protagonist heißt, ist das nicht schon ein bisschen Meta für einen Film? Ja, gut. Ich find ja solche Experimente dann immer ganz gut, dass man da eben dem Kind mal keinen Namen gibt. Ich und ein Kumpel hatten früher immer den Running Gag. War das noch zu Schulzeiten oder danach? Dass wir uns vorgestellt haben, bedarf keiner realen Grundlage. Aber wir fanden es lustig, dass ein hohes Tier Menschen nicht mit Namen anspricht, sondern nur mit deren Funktion. Also wenn zum Beispiel... Jetzt nehmen wir mal fiktiv an, es war ein Schuldirektor. Ja. Und dieser Schuldirektor hat dann immer sowas gesagt wie, Lehrer 1, wie sieht's aus mit Fach, Mathe, da müssen wir noch irgendwas machen. Putzfrau 5, da also noch nicht mal die Zahl dabei. Ich finde das so mega witzig. Also wir beömmeln es heute zwischendurch noch, wenn wir eine Funktion nennen, dann müssen wir immer an diesen Typ denken. Und es hat wirklich gar keine reale Grundlage. Dieser Typ war, das war sogar ein netter Kerl. Aber irgendwie fanden wir es lustig, wenn wir uns vorstellen, er würde alle nur in so einem nüchternen Ton so, Ehefrau, wir müssen reden. Da kann ich dir, wenn du sowas gut findest, kann ich dir Quality Land empfehlen als Buch. gelesen, sehr schön. Siehst du, da hast du es ja auch, da sind ja die Nachnamen von den Berufen abgeleitet. Ja, das kam mir dann sehr, als ich es gelesen habe, habe ich die erste Seite aufgestellt, das kommt mir doch jetzt total bekannt vor. Hast du auch das zweite gelesen? Angefangen, ich komme da nicht durch irgendwie. Ich finde auch mit dem ersten, also bei Quality Land geht es ja im Endeffekt, also wenn ich es runtersummieren muss, geht es ja um einen Typen, der ein interessantes Geschenk bekommt und auch daraus sich eine rebellische Haltung entwickelt. Ich bin ganz schlecht im Zusammenfassen, wenn ich nicht immer drüber geguckt habe. Und dadurch, dass natürlich in Quality Land alles okay ist, spielt sich das so ein bisschen rauf. Kannst du die Quality Land gut zusammenfassen? Nein, ich fand jetzt auch deine Zusammenfassung perfekt dafür. Ja, wenn man das nur rausbringt, dass ein Typ ein tolles Geschenk kriegt, klingt es wie die Beschreibung von einem Amazon-Lieferpaketendienst. Also, okay, gut. Aber wir wollen zurück zu den Unternehmungen. Also, du warst im Autokino. Also, genau. Da hast du diesen langweiligen Film angeguckt. Okay, was ich mich jetzt gerade so frage, ist Autokino. Ja. Da fehlt aber trotzdem einem doch die Atmosphäre, dass man eigentlich meckern kann, dass der nebenan eigentlich mal die Schnauze halten soll. Oder wird gehupt, wenn man lachen muss oder wenn man eine Emotion empfindet. Oder passiert, es ist einfach die ganze Zeit totenstill. Ja, du hörst ja den Ton vom Film. Das ist ja schon mal nicht totenstill, das ist ja schon ein Vorteil. Aber okay, ja gut, du hörst den Ton vom Film. Man unterhält sich vielleicht noch im Auto, ja, okay, aber das stimmt. Ich fand auch immer die Kommentare so von den anderen Kinozuschauern teilweise sehr, sehr erheiternd. Die fallen natürlich weg, das ist wahr. Was war der nervigste Kinobesucher, den du jemals hattest? Boah, nervigste Kinobesucher, ja, ich war mal vor langer Zeit zwar schon erwachsen und deswegen in diesem Kinderfilm Snoopy, der neu aufgelegte. Ah ja, okay. Und dadurch, dass da halt ganz viele Kinder drin waren, würde ich dieses als Gemeinschaft als sehr nervig ansehen, wenn man sich diesen Film angucken wollte, ja. Aber anscheinend hast du ja eine gute Anekdote dafür, sonst würdest du es wahrscheinlich nicht fragen. Ich frage auch einfach gerne mal so. Autokino, also das, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, mit, ich glaube, in der falschen Zielgruppe sitzen, hatte ich, glaube ich, immer nur, als ich mit einer meiner besten Freundinnen immer gesagt habe, okay, wir gucken uns jetzt einfach jeden, wie hieß der nochmal, 50 Shades of Grey an. Oh, ja. Das war ja auch damals noch zu, als ich noch der Komiker gemacht habe, gab es ja dazu ja auch mal entsprechend Videos. Das sind auch die gut gelaufen sind, um mal zum Thema Erfolg zurückzukommen. Kann ich mir vorstellen. Ja, wenn man auch auf dem Thumbnail irgendwelchen erotischen Scheiß verbringt. Aber ist ein anderes Thema. nicht alte Wunden aufreißen, für die man wahrscheinlich keine Bewerbung mehr rausschicken darf für andere Jobs. Hilfe, ich brauche viele. Ich muss diesen Kanal löschen. Ich finde meine Zugangsdaten nicht. Jedenfalls, das Lustige ist, so fehl am Platz war man gar nicht, aber es waren halt natürlich größtenteils Frauen, aber die waren auch immer mit dabei, mit Männern, also sind größtenteils immer Pärchen gewesen und wir waren ja kein Pärchen. Ja. Aber es war halt so lustig, man fühlte sich trotzdem irgendwie falsch da drin, weil ich wollte den Film definitiv nicht gucken und Frauen waren halt immer direkt so begeistert von irgendwelchen Kabelbindern und schlechten Dialogen und sowas und ich sage mal so, 50 Shades of Grey ist ein Guilty Pleasure, wenn man sich im Kino angucken will. Also es ist keiner, wo ich sagen würde, da geht man jetzt rein, ohne dass man diesen Trash-Faktor wie die schlechtesten Filme aller Zeiten sozusagen mit drin zu haben. Sonst hält man das auch nicht aus. Weil ich glaube, ich erinnere mich daran, dass in irgendeiner der Teile auf jeden Fall es so absurd unrealistisch wurde mit er hat auch einen Hubschrauber. Im ersten Teil ist mir halt so krass aufgefallen, wie alles Materielle, was so klischeehaft ist bei Männern, sofort so genauso dargestellt worden ist. Ah, eigentlich ist er total der Arschloch, aber er hat einen Hubschrauber. So, ja, genau. Wow, krass. Jetzt wird ich aber auch ein bisschen wuschig, weil er einen Hubschrauber hat. Oh, furchtbar. Ja, ansonsten kann ich dir jetzt gar nicht sagen, was so die schlimmsten Kinoerlebnisse war. Ich glaube, da hat man hat doch immer den einen, der viel zu laut lacht über Witze oder Gags. Meistens bin dann leider ich das, weil ich ja doch eine sehr laute Lache habe. Aber dann kriegst du es selbst auch nicht mit, dass du das bist. Das ist ja auch ein Vorteil. Ich weiß, dass ich eine laute Lache habe, aber ich kann mich dann, ich lache ja auch gerne. Ich kann dann halt auch nicht zurückhalten, wenn ich es dann halt auch witzig finde. Ne? Klar. Aber ich weiß ganz genau, dass hinter mir wahrscheinlich auch ein Erfolgspodcaster sitzt, der sagt, ich habe wieder so eine Kinovorstellung gehabt, wo der Typ nur gelacht hat und zwar bei jeder Gelegenheit. Kennst du das nicht, diesen kurzen Moment, wenn du im Kino, früher als ich mir ins Kino gehen konnte, als man im Kino gesessen hat und es war vielleicht so ein nerdiger, abseitiger Gag, den du mega witzig fandst, aber das ganze andere Publikum drum hat nicht gelacht und du lachst in die Stille hinein. Wie fühlt man, also ich habe mich dann immer gefühlt wie so, seid ihr alle dumm oder bin ich hier dumm? Ich habe mir gefragt, wer ist jetzt dummer, das Publikum oder ich? Hast du das mal gehabt? Lachst du im Kino laut? Ich lache im Kino laut, aber meistens bei den Stellen, wo alle lachen. Wobei ich da auch sagen muss, den lustigsten Film, den ich wirklich im Kino gesehen habe, wo ich auch das erste Mal erlebt habe, dass so ein ganzer Kinosaal am Brüllen war, war Das perfekte Geheimnis. Oh ja, das ist auch ein schöner Film, ja. Hast du auch den französischen Original gesehen? Leider nein. Du kannst ihn auf Netflix gucken, der ist furchtbar. Auch wenn die gleichen Sätze drin vorkommen, die gleiche Art, aber es ist total unsympathische Besetzung, muss ich sagen. Also ich fand, da haben wir deutsche Nachfolgeversion da wirklich was Besseres rausgeholt, muss man sagen. Ja, das deutsche Geheimnis dreht sich ja im Endeffekt um eine Bande von Pärchen, die sich zusammensetzt und ich glaube, das Wichtigste ist, was ja im Trailer drin vorkommt, sagt, alles, was auf dem Handy ankommt, das, war das das? Ja, genau. Oder war das jetzt falsch? Nee, ist richtig. Die ihre Handys auslegen oder Nachrichten bekommen und ich bin ja großer, also uns beide verbindet ja auch mal, um da jetzt mal ein bisschen transparent zu sein, dass wir auch beide ja auch im selben Theaterverein sind und das war auch schon mal Gegenstand von den Episoden hier. Richtig. Und ich stehe ja total auf Filme, die an einem Ort spielen, was man ja auch fast ein Theaterstück nennen könnte. Ich habe zum Beispiel letztens die Verfilmung von Frau Müller muss weg, was wir auch als Stück bei uns im Theaterverein in Troisdorf gemacht haben, auch angeguckt, fand ich auch sehr gut mit den Schauspielern. Und das perfekte Geheimnis, okay, sag mal so, die Darstellerriege ist jetzt nicht alle meine Favoriten, aber so wie sie zusammen gespielt haben, fand ich es doch sehr lustig, vor allem mit den ganzen kleinen Twists, die noch da mit drin waren. Ich glaube, das Witzigste ist, glaube ich, immer noch die Sache mit, dass jemand für eine andere Sexualität gehalten wird und das sich dann so hineinsteigert. Was? Und das ist ein schöner Film auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du hast Frau Müller muss weg auch erst nach eurem Theaterstück selbst gesehen? Ich habe vorher weder das Buch gelesen, also ich war bei dem Theaterstück nicht dabei, das muss ich dazu sagen, ich habe da nicht mitgespielt. Ich habe weder das Buch gelesen noch jemals den Film davor gesehen. Ich kannte den Stoff Frau Müller muss weg gar nicht. Dann haben wir was gemeinsam. Ich habe auch erst das Theaterstück gesehen und auch erst vor kurzem, glaube ich, vor 2 Monaten den Film das erste Mal gesehen. Und wie fandst du den Film? Schlechter als das Theaterstück. Ja, also es ist lustigerweise so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich benutze im Moment letzter Zeit das Wort lakonisch gerne, aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, was ich damit meine. Kennst du diese Worte, die man einfach benutzt, wenn man denkt, es könnte das ausdrücken? Ja, ich bin da schon ziemlich... Könnte man gerade eine lakonisch googeln hier im Haus? Ich bin da schon ziemlich mit auf die Nase geflogen mit solchen Sachen, aber ja, kenne ich. Okay, was war dein Wort, womit du auf die Nase... Oh, ist lange her, aber ich habe es irgendwie benutzt und es war irgendwie komplett das Gegenteil, was ich damit ausdrücken wollte. Ja, es war... im Nachhinein, weil dummerweise habe ich mich mit unterhalten, der wusste, was das Wort bedeutet und ich wollte einfach nur klug klingen. Es war kontraproduktiv. Ich habe aus meinem näheren Bekanntenkreis, würde ich wirklich nicht nennen, jemanden, der ganz freundlich sein wollte und eine Kassierin, der ja so ein bisschen näher stand, glaube ich, aber auch nicht zu nah, glaube ich, gesagt hat, na du Funz, wie geht's? Ist ja dialektisch und Funz ist jetzt nicht, also es klingt so nett, aber wenn man wirklich mal danach googeln sollte, ja, was das bedeutet, und ich glaube, das wusste er in dem Moment vielleicht auch nicht so krass, dann kann das schon ein bisschen nach hinten losgehen. Hätte mir aber übrigens auch passieren können, weil ich kann zwar vielleicht ein bisschen in die Richtung Kölsch nachmachen, aber ich verstehe auch nicht immer alle Worte. Ich habe mal in Köln Hauptbahnhof gestanden und das war so ein Plakat, da war ein langer Satz, da stand irgendwas mit Düsseldorf drin. Ich habe wirklich gar nichts, also schriftlich gar nichts verstanden. Ich bin dann immer froh, wenn ich dann in Sprache das so rauskriegen kann. Also wir haben das Autokino jetzt mit einem großen Haken gesehen. Das Autokino haben wir durchgemacht. Was gibt's noch? Was kann man noch machen während Corona? Was kann man da noch, was kann man den Leuten empfehlen? Ja, was jetzt wieder vor kurzem aufgemacht hat, sind die Zoos. Okay. Also ich habe, seitdem ich das erfahren habe, habe ich jetzt schon 3 Leute, die mit mir in den Zoo möchten. Also irgendwie, das vermissen auch die Leute, Tiere gucken. Finde ich auch eine schöne Sache. Ich werde auch wahrscheinlich nächste Woche nochmal gehen in den Zoo. Ja. Aber kommt jetzt dieser Drang, in den Zoo zu gehen, nicht nur, weil man einfach nicht in den Zoo gehen konnte? Ich bin eigentlich immer einmal, zweimal im Jahr im Zoo. Also so schlimm ist es bei mir nicht, aber ich kann es verstehen, was du meinst, ja. Ja, weil ich kenne manche Pappenheimer bei mir, die auf einmal ankamen so, oh, ich muss unbedingt jetzt in den Zoo. Ich sag, weil der Zoo jetzt offen macht, oder? Du warst noch nie seit 20 Jahren im Zoo. Ja, aber ich kann jetzt in den Zoo. Ich so, ja, klar, aber du gehst doch sonst nie in den Zoo. Ah. Aber ich glaube, diese Art beschränkt sich nicht nur auf die Zoos. Das, glaube ich, ist jetzt alles, was jetzt aufmacht, wird jetzt erstmal wieder gehypt und dann, ja, merkt man, es macht ja gar keinen Spaß. Okay. Nee, hast du in deinem Bekanntenkreis auch jemanden, der sofort alle Läden abgeklappert hat und sich bei jedem so einen Click- und Collect-Termin gemacht hat oder so einen Scheiß, um dann einfach mal in Modegeschäfte oder irgendeinen Scheiß reinzugehen? Das wäre sogar mein nächstes Thema gewesen, dass das Shopping in dem Bereich jetzt auch noch eine Möglichkeit wäre. Ich kenne zumindest Leute, die jetzt, es muss ja nicht unbedingt ein Termin vorher gemacht werden. Du kannst ja auch irgendwie dich da anstellen, was ich auch ganz toll finde, als wenn ich nichts Besseres tun müsste. Ja, super. Aber da wollte ich dich mal fragen, ist das nicht problematisch, wenn du so einen Termin hast? Man fühlt sich auch total gezwungen, was zu kaufen. Dieses normalerweise mal in Geschäften reingehen und gucken, ist ja, fällt ja irgendwie weg. Ja, ist für mich auch eigentlich die totale Hölle, weil ich bin ja so der Mensch, ich hasse es, angesprochen werden von Verkäufern. Und ich hasse es auch, andererseits ganz schlecht, Verkäufer zu fragen. Ich bin der typische, es gibt keinen typischen Mensch, aber ich weiß nicht, ob man als typisch männlich oder sowas aussieht oder einfach nur als typisch Nerd. Ich bin derjenige, der, wenn er ein bestimmtes Produkt sucht, was war das letzte, was ich letztens gesucht hatte? Genau, ich habe in einem kleinen Rossmann, habe ich Zinkcreme für den Popo meines Sohnes gesucht. Okay. Und habe, glaube ich, ungelogen 10-mal dieselben Abteilungen immer wieder durchgekommen. Anstatt die Verkäuferin, die da hinten stand, oh Gott, jetzt wird es ganz furchtbar, pass auf. Ich habe, pass auf, die zwei Verkäuferinnen, die da standen, da habe ich mir immer gedacht, okay, ich glaube, ich werde es nicht finden, ich glaube, ich muss eine von denen ansprechen. Und ein war so eine blonde, zackige und eine etwas ältere im karierten Hemd oder sowas. Und ich habe mir gedacht, die blonde, zackige sieht so unfreundlich aus, aber die war dann nachher alleine, die da stand. Und ich habe gedacht, bevor ich überhaupt frage, habe ich keinen Bock auf die schlecht gelaute, blonde, zackige Verkäuferin. Also warte ich, bis die im karierten Hemd kommt. Und habe dann wirklich ein paar Minuten gewartet und immer noch diese blöden Dinger natürlich weiter abgesucht. Bis die endlich in dem karierten Hemd vorbeikam, die aber auch nicht mehr mit der blonden Zackigen gesprochen hat, weil ich natürlich auch in kein Zweiergespräch rein will, weil dann hätte ich ja mit beiden sprechen müssen und dann hätte ich Angst gehabt, dass die beiden mich angucken, wie so, wie kann man nicht wissen, wo die Zinkcreme für Kinder steht? Ja, und das ist, um es lange zu beantworten, ich habe keine dieser Terminshopping-Dinger angenommen, weil das für mich einfach... Also dann stehe ich ja nur mit der Verkäuferin oder dem Verkäufer alleine in diesem Laden. Und dann habe ich das unbedingte Gefühl, jetzt nehmen die sich schon 10 Minuten Zeit, auch wenn ihnen das scheißegal ist. Und dann muss ich sogar was kaufen. Ja. Stell dir vor, ich wäre im Mediamarkt ganz alleine und dann müsste ich da was kaufen. Dann würde ich wahrscheinlich aus Verlegenheit, wie ich mich kenne, einen Kühlschrank kaufen, weil ich gesagt habe, keine Ahnung, aber vielleicht kann ich das am ehesten gebrauchen. Und sie müssen ja auch Geld haben. Sie riesiges Mediamarkt-Saturn-Dings. Wie siehst du das denn? Also ich hasse es. Nee, sowas kann ich nicht. Hast du das gemacht? Nee, deswegen sage ich ja. Deswegen würde ich jetzt momentan auch nicht wirklich shoppen gehen. Also auf gar keinen Fall. Ich warte wirklich, bis es wieder in Anführungszeichen normal wird. Also selbst wenn es jetzt normal ist, ich hätte ja gedacht, wenn die jetzt wieder aufmachen, ja, dass die Verkäufer dann auch wenigstens freundlich wären. Aber wenn ich jetzt... Also, dass die Lebensmittelverkäuferinnen und Verkäufer nicht freundlich sind, geschenkt, kann ich total nachvollziehen. Die dürfen so scheiße drauf sein mittlerweile, wie sie wollen. Die können von mir aus auch ins Gesicht spucken und sagen, ich sitze hier 7 Tage die Woche, du Arschloch! Mit der Scheißmaske rum, ist völlig in Ordnung. Aber wenn die Geschäfte seit Ewigkeit nicht mehr aufhaben und Friseure, das kann man ja mal als Nachbot geben, wenn die wieder aufmachen und dann auch noch weiterhin eigentlich so kackenunfreundlich sind wie früher, wenn ich mir so... Ihr habt aber schon verstanden, dass ihr jetzt eigentlich dadurch, dass ihr noch weniger Kunden kriegt, vielleicht sogar etwas freundlicher zu den Kunden sein müsst, die jetzt kommen. Nein. Also es sind dieselben Marotten immer noch. Ich gehe zu manchen Läden immer noch hin und werde trotzdem immer noch genervt. Richtig schlecht angepumpt, wo ich denke, also jetzt müsste doch mal der Zeitpunkt sein, wo man vielleicht überlegen könnte, okay, jeder Kunde ist jetzt wichtig. Aber auch das ist dem Menschen, der da bedient, auch, glaube ich, nicht wichtig genug. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber du musst ja auch bedenken, die hatten jetzt lange Zeit frei gehabt und vielleicht sind sie einfach nur genervt, dass sie jetzt wieder arbeiten müssen. Boah, ich habe gar keinen Bock, Geld zu verdienen. Ja, furchtbar. Also ich habe ehrlich gesagt, nee, also wirklich, diese Kurzarbeit, das war wirklich purer Luxus. Wir haben im Pool gelegen und wir haben wenig Geld verdient. Und wir mussten uns auch über gar nichts Sorgen machen. Also ich will als Mensch im Büro, der in einer Industrie arbeitet, die, doof gesagt, von Katastrophen sozusagen... gegen Katastrophen etwas tut. Ja. Und deswegen auch dauernd gearbeitet, kann ich halt nur vom hohen Ross hier runter meckern. Ich freue mich natürlich für die Leute, die jetzt wieder arbeiten gehen können, weil das hat auch was mit so ich finde ja auch was mit wieder was zu tun hat. Da geht es ja nicht mal großartig um das Geld, sondern darum, dass sie einfach wieder was zu tun haben. Richtig, dass man denkt, man hat eine Aufgabe im Leben. Korrekt. Ich habe auch so das, ich habe immer so das bestimmte Gefühl, wenn die Leute nicht eine Beschäftigung haben, da rede ich jetzt nicht unbedingt von Arbeit, dann kommen sie auch auf dumme Ideen. Ja, sowieso. Das habe ich schon in meinen früheren Jobs immer so gehabt. Immer wenn es gerade nicht hochprekär war, weil irgendwas mega Wichtiges anfällt, irgendwelche wichtigen Feiertage, wo man irgendwas verkaufen muss oder sowas, dann gab es diese Leerstellen, vor der hatte ich meistens mehr Angst, weil die dann auf Ideen gekommen sind. Mhm. Sollen wir uns nicht mehr überlegen, wie wir das jetzt alles neu aufstellen? Und ein halbes Jahr für die Katze. Danke. Warten bis zum Weihnachtsgeschäft, bis ihr alle wieder zu tun habt. Tschüss. Ja, einkaufen ist auch nichts, was ich machen würde. Aber was ist mit Escape Room? Ich springe das jetzt einfach an. Ich habe das aus gar keinem Grund, weil ich noch gar kein Escape Room jetzt gemacht habe. Kann man die schon wieder mittlerweile machen? Das wäre jetzt meine nächste Frage an dich gewesen. Geht das wieder? Ich habe jetzt letztens erfahren, nein, es geht noch nicht. Aber auch aus einer Quelle, die es jetzt nicht wirklich weiß, sondern einfach nur schätzt. Also von der rechtlichen Lage, keine Ahnung, weil du ja trotzdem wieder mit mehreren Leuten in einem Raum die ganze Zeit bist. Richtig. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es eher nicht ist. Hast du eines der digitalen Ableger gemacht, Mike? Einen digitalen Escape Room? Ja. Nee, kenne ich nicht. Gibt es in vielfältiger Form. Also das ist jetzt mal eine Corona-Unternehmung, die... Corona-Unternehmung. die von mir kommt. Digitale Escape Rooms kann ich nur empfehlen, je nachdem, welcher Anbieter es wie anbietet. Ich habe mehrere gemacht und ich darf natürlich jetzt nicht in die Inhalte, also ich darf nicht in die Rätsellösung oder sowas reingehen, aber es gibt welche, die geben dir nur eine PDF und dann kannst du mit der PDF was weitermachen, aber was sich so rausgebildet hat, ist zum Beispiel, dass es in fast allen der Escape Rooms, die ich mitgemacht habe, immer irgendwo eine E-Mail-Adresse oder eine Nummer gibt, die man anrufen oder anschreiben muss und eine E-Mail zurückkriegt, in der ein weiterer Hinweis drinsteht. Okay. Und man trotzdem immer diese Schwelle hat zu sagen, ey, soll ich jetzt wirklich da anrufen? Und was ist, wenn ich jetzt gerade bei Tante Erna anrufe und die vom Sockel fällt, weil ich hier irgendeine Scheißnummer anrufe? Nee, da wird irgendwas vom Band abgespielt. Oder es gab ein Escape Room, bei dem du Überwachungskameras Videos dir angucken durftest. Das war auch ziemlich cool. Okay. Also es gibt da schon, es gibt da echt coole Fälle. Aber ich hätte eine Geschichte, wo ich sogar wieder mit mehreren Leuten, also mit sehr viel mehr Leuten das zusammen gemacht habe. Und habe das erste Mal einen toxischen Escape Room gemacht. Nicht, weil der giftig war, der digitale Raum, und wir von Viren überrannt worden sind, sondern weil... die Konstellation denkbar schlecht war. Okay. Denn innerhalb dieser Gruppe war ein Mensch dabei, der wusste alles. Oh. Also der war so ein naturwissenschaftlich berechnender Mensch und der sagte immer den Satz rein: Ey Leute, wollt ihr mich jetzt nicht hören oder ist der Ton ausgefallen? Ich habe doch gerade die Lösung gesagt. Oh. Und daneben war dann seine... Ich nenne sie jetzt mal Freundin. Okay. Die standen auch gut zueinander, hat man immer wieder gemerkt, weil die sagte dann immer nach solchen Anwandlungen von ihm, jetzt sei nicht immer so aggressiv. Und zwar jede Minute danach, jetzt sei doch nicht so aggressiv. Das heißt, da war einer, der die ganze Zeit immer gesagt hat, wollt ihr nicht, hallo, wie ist das an? Hört er mich? Jetzt sagt das nicht so aggressiv. Und die anderen, die daran beteiligt waren, die versucht haben, das dann normal irgendwie durchzuziehen, waren schon echt genervt. Und bei diesen Escape Rooms hast du manchmal das so, je nachdem, welchen Anbieter du hast, jeder kriegt verschiedene Parts davon und du musst halt kommunizieren, damit das läuft. So, das heißt, du hättest jetzt ein Bild, wo was draufsteht, ich hätte ein Bild und ich müsste sagen, auf meinem Bild ist ein Dreieck drauf und du müsst sagen, auf meinem ist ein Kreis drauf und dann müssen wir irgendwie auf die Lösung kommen. So, das in dieser Kommunikation in dieser Gruppe hat so schlecht funktioniert, dass ich einfach mein Bürogehirn angeschaltet habe und gesagt habe, Leute, ich habe hier ein Google Drive Dokument, schmeißt bitte alle eure Bilder, die ihr bekommt, die rein, die lösen wir jetzt einfach alle gemeinschaftlich. Das war das Ganze, was ich zu diesem Escape Room dazugetragen habe, weil ich sonst einen Anfall bekommen hätte, hoch 10, wirklich. Das klingt sehr spaßig, was du erlebt hast, ja, hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Das ist eine schöne Unternehmungsidee. Ich hatte geguckt, ich hatte wirklich versucht herauszufinden, ob ich in einem Google Meet oder Google Hangout Leute stumm schalten kann, aber es geht nicht. Ärgerlich. So viel weiß ich jetzt auch. So weit war das dann schon. Hast du denn Escape Rooms vorgemacht, bevor Corona gekommen ist? Nee, ich wollte immer. Oder? Und das wird auch irgendwie nach Corona, wahrscheinlich auch, weil man es dann kann, werde ich das dann auch machen. Aber bis jetzt bin ich dann noch sehr unbefleckt in dieser Thematik. Also, ich hatte zwischendurch auch überlegt, Das waren auch so mal so Überlegungen, dass das, glaube ich, mir mega Spaß machen würde, in einem Escape Room die Rätsel auszudenken, weil ich hier eh so ein Spieler bin. Okay, ja. Und spielerisch ist ein gutes Stichwort. Das nutze ich jetzt einfach mal als krasse Überleitung. Außer du sagst, du hast noch in deiner Liste noch ein paar Sachen, bitte, du sagst, bitte, die müssen wir in Corona noch irgendwas machen. Du hast nämlich ein zweites großes Thema vorgeschlagen, wo wahrscheinlich jetzt auch, wenn du mich nicht aufhältst, auch ins Schwafeln kommen würde. Geht mein Bestes. Da siehst du mal, was Steffen immer aushalten muss. Und zwar habe ich mir gedacht, du hättest ein schönes Thema mitgebracht. Das heißt nämlich Serien der 90er. Korrekt. Oder Serien der 90er war es. So, und ich habe mir Folgendes überlegt, um das so ein bisschen anzureichern, habe ich mir ein nettes Spiel überlegt, jetzt gerade vorhin spontan. Ich mir auch. Verdammt! Dann fang du an. Was willst du? Du hast, warst Gastrecht, du darfst anfangen. Oh, also ich dachte auch zum Reinkommen ein kleines Zitate-Quiz. Alter, das ist ja, sind wir zwei irgendwie... Jetzt sag, du hast, ja, okay. Jetzt, ähnlich. Okay, ich wollte gerade, wenn wir jetzt noch die gleichen Zitate hätten, dann wäre es gruselig geworden. Ich hatte so ein bisschen weniger auf Zitate angelegt. Ich würde dir mein Spielmodi mal durchgeben, dann kannst du dir überlegen. Bei mir hatte ich überlegt, dass ich habe hier genug Sendungen, die ich vorstellen kann. Und ich hätte ein Quiz gemacht, bei dem wir beide kooperativ sozusagen rausfinden müssen, welche Serie das ist. Ich sehe natürlich, welche Serie ich hier vor mir liegen habe, aber ich muss mir überlegen, dass ich dir irgendetwas davor vorgeben kann, was ich dir sozusagen... Ob's nur, also pantomimisch nicht, für Podcasts eher schlecht. Ist zwar. In Worten für Geräusche oder Lied, die er vorgeben kann, damit du es errätst. Das Ding ist nämlich, darunter werden auch Serien sein, die ich gar nicht kenne. Und da muss ich mir halt überlegen, wie ich dir das näher bringen soll. Und ich möchte eigentlich möchte ich auf volle Punktzahl kommen. Soweit bin ich dann schon hinterher. Und deswegen muss ich rausfinden, was ich mit den Sendungen verbinde. Also ich hätte jetzt keine Zitate genommen, sondern wahrscheinlich eher das. Aber du hast Gastrecht. Schmeiß die Zitate in den Raum, ich bin dabei. Okay, ich bin sehr gespannt. Wir fangen einfach mal mit dem ersten Zitat an. Es steigert sich natürlich in der Schwierigkeit. Na klar. Nee, es wird leichter. Sonst ich bin raus. Wir fangen mit etwas Schwierigem an. Erstes Zitat. Mr. Siebengescheit. Mr. Wissenschaft. Das war das erste Zitat. Okay. Übrigens erinnert mich das sehr an unsere Pen-and-Paper-Folge, die ich mit Steffen letztens hatte. Jetzt weiß ich, wie schlimm das für den war. Da habe ich nämlich Disney-Zitate aus dem Kontext gemacht. Ja, ja, aber das Schwere ist, findet man Disney-Zitate, die man nicht wiedererkennt. Und sag nochmal, Mr. Siebengescheit? Und die Antwort darauf war Mr. Wissenschaft. Wahrscheinlich etwas, was ich gar nicht großartig gesehen habe. Ich hätte jetzt an Dr. Snuggles am ehesten gedacht. Aber ich weiß noch nicht mal, ob das in den 90ern war. Ich kann den Tipp geben, es ist kein Zeichentrick. Okay. Boah, Mr. Wissenschaft. Jetzt hätte ich noch gedacht, Malcolm mittendrin, aber so wissenschaftlich war der gar nicht. Und das war ja auch, glaube ich, eher eine 2000er-Serie. Das glaube ich auch. Nee, da komm jetzt. Übrigens bist du eingefroren. Ist schön. Warst du kurzzeitig auch? Bin ich wieder drin? Oder? Okay. Nö, aber mach mich weiter, ich höre dich an. Wunderbar. Es geht weiter, also die gleiche Szene. Es geht weiter. Das war ein Missverständnis. Ein Missverständnis? Du bringst mich beinahe um die Ecke und sagst, es wäre ein Missverständnis? Ist ja schon gut. Dann sage ich eben, ich habe mich geirrt. Jetzt könntest du es wissen. Boah. Also es geht immer noch um Serien, ne? Ist immer noch die gleiche Serie sogar. Boah, bei Zitaten ist ja bei mir super schwer. Bist du jemand, der sich gut Zitate merken kann aus Serien? Ja. Also wenn sie prägnant sind, auf jeden Fall. Ja, jetzt machst du es mir natürlich noch einfacher. Aber du müsstest die Sendung gesehen haben, also es wäre traurig, wenn nicht. Ja, das Problem ist, du redest mit einem Demenzpatienten. Aber es klingelt irgendwas bei mir mit diesem Siebengescheit und Wissenschaft. Aber ich komme nicht drauf, nee. Okay, dann löse ich auf, es wäre Alf gewesen. Alter. Oh, und wer sagt das zu wem? Willy und Alf. Also Willy sagt zu Alf Mr. Siebengescheit und er sagt so zu sich selbst Mr. Wissenschaft. Oh Mann, diese deutsche Synchro, da gibt es halt richtig geile Filme mit deutscher Synchro. Also die wirklich so schlecht extra synchronisiert sind. Ja, gut. Und ich glaube, Alf hat da auch ganz gute Dialoge gehabt. Da ist doch so, dass man manche Dinge einfach mit der deutschen Synchro sich eher noch daran erinnern kann, als jegwege Original-Synchro, oder? Wobei man dabei sagen muss, Alf hatte auch einen tollen Synchronsprecher mit Tommy Pieper erwischt. Also das war schon genial. Ja, natürlich. Genial. Mit der, war der nicht im Dschungelcamp? Also ja, doch, der war auch im Dschungelcamp, stimmt. Ja, ja, aber ich glaube, das ist die typischen alten Leute im Dschungelcamp, die kommen ja meistens, also die gehen meistens vorzeitig. Ja, das stimmt. Im Dschungelcamp. Richtig. Ja, nur im Dschungelcamp. Okay, ich bin bereit, weiterhin zu losen. Ich bin, mein Mindestding ist, wenigstens einen Punkt zu bekommen. Okay, dann hast du noch zwei Chancen. Nur mal so als Hinweis. Ja, jetzt noch drei. Ja, deswegen. Geil, dann kann ich ja gleich mein Spiel richtig hardcore mit dir durchziehen. Das nächste wäre, du kriegst eine Menge Ärger, Mister. Full House. Sehr gut, da. Ja, ja, und zwar ist das mit meiner Frau, habe ich das nämlich letztens wieder. Es gibt ja auch auf Netflix Fuller House, hatte ich. Wollte ich gerade sagen, hast du das mal gesehen? Ja, Fuller House ist auch ganz nett, aber meine Frau hat noch länger weitergeguckt als ich, weil es dann doch irgendwie ein bisschen seifenobrig wurde. Man kann es gut gucken. Es fehlen natürlich die Olsen-Zwillinge. Das wird auch, das ist ein geiler Gag, der wird immer so als Running Gag zwischendurch gesagt, wenn sie, okay, dann gucken sie auch in die Kamera und sagen sowas wie: deine Schwester hat ja leider keine Zeit, ne? Die ist ja gerade mit Mode beschäftigt. Und die haben ja auch wirklich eine Modelinie. Ja, richtig. Und ich habe letztens ein bestürztes Gesicht von meiner Frau bekommen, als wir WandaVision geguckt haben. Ja. Und da ja eine, die auf Olsen endet, mit dem Namen mitspielt. Okay. Und ich gedacht habe, es wäre eine der beiden Zwillinge, aber ist es nicht. Es ist aber eine Schwester, glaube ich, davon. Also sie sind schon miteinander verwandt. Ich wusste ja nicht, dass die... Ja, die haben noch eine Schwester, ja, richtig. Genau, dass die Scarlet Witch, also die, die bei WandaVision da mitspielt, dass die mit denen verwandt ist, fand ich total krass. Also echt. Ja, richtig. Super interessant. Ja, ein Punkt. Ich würde sagen, ich bin durch, aber du hast ja noch eins. Jetzt bin ich gespannt, ob du wenigstens über 50% Pluspunkte hast oder doch drunter. Bei drei Dingern ist jetzt top oder top. Dann mal los. Nächstes Zitat. Nicht um mich weinen, ich bin schon längst tot. Mhm. Und ich muss das heute sogar nochmal neu mehr anhören, um das wirklich auch wortwörtlich so zitieren zu können. Ich hatte mich erst das anders im Kopf gehabt. Ist sehr prägnant, das Zitat, ja. Das stimmt. Okay, jetzt mache ich ein bisschen Fragetechnik, weil, also ist es eher eine dramatische Serie, oder? Eigentlich nicht. Nicht, okay. Ist eine Zeichentrickserie? Ja. Okay, ist es nicht Beetlejuice? Es ist nicht Beetlejuice. Ja, Beetlejuice, glaube ich, auch ein bisschen früher, meine ich. Beetlejuice war aber auch ein Film. Also ich kenne nur den Film Beetlejuice. Es gibt auch eine Zeichentrickserie, die okay. Gut war. Nicht um mich weinen. Also du hast Zeichentrick gesagt, ne? Ja. Okay. Nicht um mich weinen, denn ich bin schon längst tot. Ist eine lustige Serie und auch keine Anime-Serie, wenn man das damals korrekt wusste, dass es Anime-Serie ist. Mhm, okay. Ist eine Serie aus den USA? Ja. Mhm. Hat aber nichts Gargoyles? Nee, ne? Nein. Ist eines der typischen Samstagmorgen-Serien, die man als Kind gucken konnte? Nicht Samstagmorgen. Okay. Dann im Nachmittagsprogramm auf RTL 2? Nee, das wäre Anime. Das ist richtig. nicht, aber dann ist es abends gekommen? Es ist, nee. Es ist abends gekommen, ja. Also im Vorabendprogramm, so könnte man es nennen. Ja, dann wären es ja Simpsons. Es, ne? Sind die Simpsons, ist es korrekt. Ja, welche Folge ist es? Simpsons Filmfestival. Barney Gumbels Film, den er einstellt, der da reinbringt. Ach ja, das ist das mit dem Bier trinken. Richtig, ne? Richtig. Ach, das ist ja, aber das ist ein richtig krasses Zitat. Ja. Da hast du da echt ein gutes rausgesucht, muss ich echt sagen. Respekt. Übrigens, der Freeze bleibt, glaube ich, jetzt bis Ende des Gesprächs. Ich immer noch? Jetzt, oh Gott. Naja. Ja, in einem sehr schönen Freeze-Frame. So, dann spielen wir jetzt mal eine Hardcore-Variante, die ich mir rausgedacht habe. Und wir versuchen mal rauszufinden, ob wir die 50 Punkte knacken, diese Regel, die ich mir jetzt einfach durchgegeben habe, und werden damit eine Vielzahl von Serien abhandeln. Aber ich habe da einfach Bock drauf. Und das Problem ist ja, ich muss es dir herüberbringen, dass wir die 50 Punkte schaffen. Und du musst natürlich auch raten können. Deswegen mache ich es einfach so, du sagst einfach weiter, ja. Wenn du glaubst, du weißt es jetzt noch nicht. Ich fange an, es kann alles sein, was ich mache. Also ich darf natürlich keine Pantomime machen, aber ich kann ansummen, singen, ja. Irgendwas dazu sagen. Okay. Ich fange an. Ich würde bei der ersten sogar anfangen, versuchen, das Lied nachzumachen. Das wird jetzt schön peinlich für mich, aber ich will es einfach machen. Und zwar zuhören. Das war gar nicht so schlecht, das ist sogar wirklich die Titelmelodie. Sagt dir nichts? Ich würde es jetzt shazammen, aber ich glaube nicht, dass es dann rauskäme. Nein, weiter. Nein, ich glaube auch nicht. Okay, weiter. Okay, bei der zweiten. I'll be there for you. I'll be there for you. Doch. Kann ich auch singen, wenn du willst. Ja. Ich weiß auch übrigens gar nicht, ob ich zu viel singen darf, damit ich die GEMA mich nachher verklagt. Aber in der Qualität, glaube ich, macht die GEMA nichts. Okay. Okay, ich versuche natürlich auch, wenn ich denke, dass du es definitiv erraten wirst, es ein bisschen schwerer zu machen. Der Carlton Dance. Das ist jetzt doch nicht so schwer. Prinz von Bel-Air. Ja. Smokey Man. Weiter. Okay. Ich stehe auf einen untoten Typen. Weiter. Pakete bringe ich gerne von A nach B. Weiter. Okay, nee, den muss ich jetzt, das ist auch zu unspezifisch. Ich versuch's nochmal. Mir wurde ein Song von jemand Älterem gewidmet, in dem sich mein Name einfach immer wiederholt. Nein? Weiter. Okay, gut. okay, Gedächtnistest für mich. Sir Blitzgescheid, nenn mich Mr. Wissenschaft. Alf? Ja. Ist überhaupt nicht dein Zitat, glaube ich, aber ich habe das von Sir Blitzgescheid. Ich bin alleinerziehender Vater und habe ich habe drei Mädels zu Hause. Full House. Ja. Schuhverkäufer. El Bundy. Eine Schreckschnittfamilie. Ja. Krusty der Clown. Simpsons. Ja, zu offensichtlich. Okay, jetzt wird's schwierig für mich. Kleinstadt hat merkwürdige Dinge, die da vor sich gehen. Kultserie der 90er. Okay, mehr fällt mir dazu jetzt gerade nicht ein. Weiter. Gut. Tim. Weiter. Okay. Der ganze Wald wird niedergebrannt. Als die Tiere den Wald verließen? Korrekt. Möpse? Weiter. Was? Möpse, bitte? Ja, komm. Okay, alles klar. Gut, ich habe gedacht, du hättest eine Pubertät gehabt. 2-1 Risiko. Bitte? 2-1 Risiko. Darkwing Duck. Ja. George Clooney anfangen. Weiter. Okay. War ich das etwa? Alle unter einem Dach. Ja. Käse. Chip und Chip, Retter des Rechts. Sehr gut. Darlene. Weiter. Nächstes für mich auch schwierig. Anwältin. Weiter. Ellie McBeal. Ja, okay. Yeah, oh. Sehr gut. Das war sehr schwer, weil habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Ich wusste das. Ja, sehr gut. Ich glaube, vielleicht mal 5 Minuten. Hüpfen hier und dort. Und überall Gummibärbande. Das ist falsch. Ja, das ist richtig. Aber ich habe jetzt gerade von Ritter des Rechts was vorgespielt. Oh Gott. Nee, jetzt muss ich selber auch eins skippen. Mr. Sheffield. Die Nanny. Auch das muss ich skippen, also das werden wir schon nicht schaffen. Oh mein Gott, sie haben Dingsbums getötet. South Park. Ja. Okay, das darf ich ja gar nicht sagen. 20 Jahre vor den 90ern. Die wilden 70er. Sehr gut. Joe Gerner. Weiter. Okay, das ist krass. Tick, Tick und Track. DuckTales. Okay. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, Captain Balloon und seine tollkühne Crew. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, Alfred so fröhlich? Alfred Jodokus Quack. Ja, nächstes habe ich hier, können wir auch knicken. Nicht die Mama. Die Dinos. Ja, wie heißt sie? Ich habe eine Kolumne und Sex in the City. Danke. Kubiek. weiter. Angela, Angela, Angela Anaconda? Und eine Frage im Raum. Nee, und eine Frage im Raum. Tony, Angela und eine Frage im Raum. Ja, natürlich, wer ist hier der Boss? Dankeschön. Estelle Getty? Ich bin gerade bei Golden Girls. Ja. Nächstes überspringen wir. Einstein hatte auch eine sehr schlechte Zensur. Weiter. Gut. Weiß ich nicht. Schwierig. Den Typen mögen alle. Weiter. Okay, vor Dr. Joe Gerner. Weiter. Okay. Er ist tot, Jim. Weiter. Ich gebe dir noch ein anderes sonst. Auf die Brücke, Mr. Spock. Jetzt ist wieder Star Trek. Ja, das reicht mir schon. Gut. Du hast dich gerettet, das muss jetzt noch kommen. Auf in die Selbstmordtelefonzelle. Weiter. Derselbe Gag immer wiederholen. Little Britain? Auch gut. Nee, ist Zeichentrick, das gebe ich dir noch. Oh. Nee, weiter. Bam. Bis zum Bam wäre ich jetzt am Traumschiff gewesen, aber ich glaube. Oh Gott, das ist ja völlig daneben. Latexmaske. Batman? Ja, das war das Lied der 90er Jahre Batman-Sache. Okay, die nächste ist rechtlich schwierig. Der Typ, von dem würde ich jetzt keinen Cocktail mehr annehmen als Frau. Das stimmt, dass man mit sowas kommen muss. Okay, ich sage einen Namen aus der Sendung. Claire. Habe ich anscheinend nicht gesehen. Weiter. Ja, hast du Glück gehabt. Jedenfalls im Nachhinein. Das Tor zu einer anderen Zivilisation. Oh, weiter. Und jetzt dran denken, abschalten. Löwenzahn. Ja, und das letzte. Klack, klack. Keine Ahnung, weiter. Obwohl ich es sehr schön fand. Danke. Boah, okay, ich gebe durch. Ich gebe einen Versuch und ich sage sofort die Lösung, wenn ich es nicht weiß. Also das Erste, was ich gesagt habe, war Brandon, Dylan. Und ich habe die Musik dazu nachgemacht. Sagt dir das was? Nein. Gut. Beverly Hills 90210. Habe ich nie gesehen. Okay, das zweite weiß ich gerade. Genau, das hast du erraten. Prinz von Bayern. Auch das hast du nicht erraten. Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. Akte X. Ja, sehr gut. Hm. Das hast du auch nicht. Die Jägerin oder. Was können wir auch sagen? Ich bin Vampirkillerin. Buffy im Band der Dämonen. Dankeschön. Einer meiner Lieblingsserien. Ja, ich auch. Ja. Da müssen wir uns gleich wirklich drauf unterhalten. genau, das ist etwas, was ich auch nie gesehen habe. Deswegen konnte ich hier, also ähnlich wie Akte X, aber älter und gefühlt nicht aufgeklärt, eine Serie. Aber wahrscheinlich hast du die auch nicht gesehen. Twin Peaks. Nee, auch nicht gesehen, nee. Siehste. Hast du gemacht? Achso, ja, Möps hat jemand gesagt. Bitte. Wie hast du mit rote Badeanzüge? Ah, natürlich, Baywatch. Also wirklich. Ja. Ich habe gedacht, ich wäre eindeutig gewesen. Hattest du das, als ich Darlene gesagt habe? Darlene hast du, ne? Darlene hatte ich Darlene nicht, nein. Hattest du nicht? Okay, dann sage ich dir Dan. Dan und Darlene. Es irgendwie klingelt was, aber ich krieg's nicht ganz gepackt, nee. Ja, ich kann leider ihre Lachen nicht nachmachen. Es wäre Roseanne gewesen. Ah, ja, natürlich. Klar. Melrose Place habe ich hier nichts vorgemacht, da fällt mir auch nichts ein. Kenn ich auch nicht, ja. Wunderbare Jahre, also Melrose Place war im Endeffekt, dann kam nach Beverly Hills damals auf RTL und war auch so genauso ähnlich. Wunderbare Jahre ist, glaube ich, Anfang der 90er, kenne ich den Namen, weiß nicht, worum es da geht. Ja. Du hattest bei Dr. Joe Gerner ein Problem. Du hast viele Träume, weißt genau, wohin du willst. Sagt dir das was? Nee. Okay, ist gute Zeiten, schlechte Zeiten? Auch nie gesehen. Ja, könnte ein Qualitätsmerkmal auch für dich jetzt sein, muss man einfach sagen. Dawson's Creek habe ich nie gesehen, da kann ich hier nichts zu machen. Wer ist hier der Boss? Hattest du Himmlische Familie? Kann ich dir auch, ich auch nichts zu gemacht. Party of Five kenne ich nicht. Alle lieben Raymond, hast glaube ich nicht, dass du es gesehen hast. Dann doch, habe ich gesehen. Welches war es? Okay, dann wären wir jetzt. Das war, hätte ich gesagt, alle mögen den Typen. Ach so, okay. Weil mir nichts eingefallen. mir fällt leider zu der Sitcom mal nichts ein, was man dazu sagen könnte. Unter uns hatte ich, aber wenn du GZS jetzt schon nicht geguckt hast, dann fehlt dir noch Family Guy, immer derselbe Witz. Ja, okay, hätte schwierig. Ich auch kommen können, gut. Ja, aber Sopranos habe ich nie gesehen, ich nichts zu machen. Und die Bill Cosby Show, der Typ, von dem ich keinen Drink mehr annehmen würde, falls du das mitbekommen hast. Ich verstehe, okay. Gut, und das war's. Dann Rest haben wir alles. Ich meine, wir hätten so, ich habe leider nicht mitgezählt, vielleicht 40 von 50, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, also, und ich habe aufgehorcht, natürlich ganz subjektiv, als ich Buffy gehört habe. Wie bist denn du auf Buffy gekommen? Jetzt sagen wir doch mal so, wir beide sind doch eigentlich Jungs. Ja. Sollte man da nicht eigentlich Batman gucken? Aber warum guckt man sich denn Buffy an? Ja, das ist cool, da sind Dämonen drin und eine gut aussehende Hauptdarstellerin möchte ich jetzt mal nicht verschweigen. Also deswegen... Ich sag mal so, im Ranking für mich wurde Buffy irgendwann abgelöst durch Tara, die lesbische Freundin von Willow, um mal ganz in den Serientalk einzusteigen. Ja. Die fand ich damals hot. Echt? Nee, die hat es mir nicht angetan. Ja, ist vielleicht auch so eine persönliche Geschmackssache. Klar. Ich möchte jetzt nicht das sagen, dass ich das dafür gemacht habe, aber kann man das nicht danach bewerten, ob man dann in diesem Internet, das was es anfänglich gab, Bilder nach ihr gesucht hat in bestimmten Portalen, also Kazaa, wo man einfach mal gucken wollte, wie ist deren Setcard und wie ist sie so als Schauspielerin unterwegs. Ich möchte nicht ins Detail gehen, das könnte so ein Ausschlag geben dafür sein, dass man sie attraktiv fand. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich fand's... man muss von vorne anfangen, bevor wir jetzt total reinlöten. Also Buffy ist eine Serie aus den 90ern und dreht sich um Buffy, deren Nachname ich jetzt gerade ganz... Summers. Der hat gar keinen gehabt. Summers, danke schön. Oh. Sehr gut. Ja, ich weiß mir zu viel, das ist irgendwie gefährlich. Ich bin froh, dass du da mehr weißt, weil du könntest von mir so auch gerne du die zusammenfassen. Nee, mach du, das ist super. Sie hat auf jeden Fall... wurde sie die Jägerin genannt, weil sie vor allem, ich glaube, anfänglich vor allem gegen Vampire vorgegangen ist und die immer gerne gefailt hat. Es gab dazu auch anfänglich, ich glaube, war das noch vor den 90ern oder auch noch in den 90ern, ein Film, der aber nicht so gut lief. Ja. Und trotz des mäßigen Filmerfolgs hat man sich dann halt dazu überlegt, Buffy als Serie fortzuführen mit einer ganz anderen Schauspielerin. Und interessant ist auch der Cast, der da zusammengekommen ist. Herausstechend vor allem später der Bones-Darsteller. Namen weiß ich gerade nicht. Weißt du den Namen von Angel? David Boreanaz. Dankeschön. Danke. Oh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und bei mir ist es wirklich so gewesen. Also ich habe wirklich eine, aber das weiß Steffen zum Beispiel auch durch unsere Folge, ich habe eine Leidenschaft zu allem, was so ein bisschen... okkult, dämonisch, Horror, bin ich total zu Hause. Und da passte Buffy jetzt gerade mit so einem Ticken Seifenoper und Nerd-Sachen eigentlich richtig gut rein, weil innerhalb des Casts von Buffy waren es neben der Vaterfigur Giles, also das war der, der die Bezeichnung? Der Wächter. Der Wächter, der sozusagen für die Jägerin verantwortlich war. Jede Jägerin hat einen Wächter. Es sind auch immer nur Jägerinnen, meine ich, gewesen. Ja, richtig. Vielleicht, genau. Und darunter war dann halt auch noch die Hexe Willow, die später man auch durch How I Met Your Mother in ihre Rolle... Freundin von Marshall. Der Freundin von Marshall, deren Namen mir auch ziemlich einfallen mag. Also bei How I Met Your Mother heißt sie Lily, aber ich weiß jetzt nicht den echten Namen. Deswegen... Das ist gut. Da komme ich gerade auch nicht drauf, aber sie hat auch, was ich zwischendurch mal mitbekommen habe, was ich ganz weird fand, dass sie auch bei einer Zaubershow namens Penn & Teller Magic Tricks, also da gibt es irgendwie sowas auf Netflix oder sowas, wo die Zaubertricks auffliegen lassen, dass sie da auch moderiert. Also die ist schon sehr, sehr vielseitig, weil How I Met Your Mother lief auch ewig, Buffy lief auch ewig und ich meine, von Sarah Michelle Gellar hat man bis auf ein paar Filme danach und sonstigen Liebschaften eigentlich nicht mehr viel von ihr gehört, oder? Von der Buffy-Darstellerin. Nee, ich habe auch nichts mehr davon gesehen. Ich sehe nur dauernd, wenn ich irgendwie im Saturn bin, den Film Victoria hat beschlossen zu sterben oder sowas, den wollte ich mir mal angucken, aber das ist auch alles, was ich von ihr weiß. Nee, bei Eiskalte Engel hat sie noch mitgespielt. Und das ist auch der Einzige, der mir jetzt auch noch gerade so in Erinnerung geblieben ist, wo sie natürlich eine Paraderolle hatte. Ja, optimal. Sehr optimal, also auch wirklich genau das Gegenteil von Buffy. Und Für mich hatte diese ganze Serie einen Knackpunkt. Ich glaube, der ist bei jedem Fan auch gleich. Hattest du einen Knackpunkt, wo es wirklich so ein bisschen verloren hat für dich bei der Serie, oder hatte die immer für dich gleichbleibende Qualität? Sie wurde sogar mit der Zeit besser für mich. Also von daher bin ich auf den Knackpunkt gespannt, der jetzt kommt. Und zwar der, da kommt so ein bisschen mein Storyteller-Herz so ein bisschen rein, da wo sie gestorben ist und wieder auferstanden ist. Fand ich aber eine heftige Folge, die war schon irgendwo wichtig drin. Die Folge war wichtig. Das Problem, was du immer hast, wenn ein Charakter stirbt und wiederkommen kann, ja, dann kannst du immer sagen, das kann jetzt jedem Charakter so passieren, und dann ist die Fallhöhe nicht mehr so hoch. Ja, okay. Das finde ich dann halt immer, also so viel, also ich, das muss ich jetzt dazu sagen, aus der älteren Perspektive. Ich weiß gar nicht, ob mir das krass so damals aufgefallen ist, aber weil ich bin auch eher der Typ, der auch bei Krimis erstmal nochmal 5-mal nachgucken muss, bevor er versteht, was jetzt da eigentlich passiert ist. Aber da habe ich gemerkt, es hat mich nie verloren. Ich habe bis zum Ende durchgeguckt und fand auch alle super. Ich hatte nur bemerkt, als sie wieder auferstanden ist, wurde sie auch so ein bisschen zickig, was man verstehen kann. Klar. Wenn man nicht aus der Hölle rausgeholt wird, sondern vom Himmel, kann man schon mal ein bisschen pumpig. Richtig. Und zwei Dinge, die mir lieb geworden sind mit Buffy. Du kannst mir ja gerne nachher mal sagen, was dein liebster Serienmoment war. Ich möchte nur diese zwei Konsumgüter gerne nennen, weil ich sie niemals vergessen werde. Ja. Davon ist eines der wenigen DVD-Boxen. Ich glaube, ich habe von Buffy ein paar VHS. Cool. Und von Angel, glaube ich, auch ein paar VHS gehabt. Ja. Und noch wichtiger, weil ich ja doch immer so ein gedruckter Leser bin, ich hatte einen Episoden-Guide zu Staffel 6 von Buffy und ich meine zu Staffel 2 und 3 von Angel, ich glaube dann 6 und 7, und die habe ich gelesen bis zum geht nicht mehr. Ich habe die Folgen gesehen, ja, und habe mir dann die Texte dazu immer wieder neu durchgelesen und auch nicht mit dem, ich kann dir nicht sagen, warum ich das gemacht habe, aber ich fand es sogar interessant, darüber zu lesen, weil ich mir das so plastisch, weil die Serie ich so gut empfand, dass ich mir so plastisch gut vorstellen konnte, dass wenn ich das schon lese, dass die Folge nochmal vor mir abspielt. Ja. Und ich meine sogar, ich bin so weit gegangen, dass sogar in diesem Episodenguide wahrscheinlich eine Staffel vorgespoilert worden ist. Und ich habe sie, glaube ich, sogar gelesen. Okay. Also eigentlich macht man eigentlich nicht, ne? Aber ich war so heiß drauf, mehr Geschichten davon zu erfahren, dass ich nachher noch die schlechten Buffy-Comics gekauft habe. Oh Gott. Ja, die waren von der Zeichenqualität her nicht so geil. Aber was verbindet dich? Also du hast gesagt, das findest du an Buffy gut. Gibt es einen Moment, wo die Serie für dich so richtig krass brilliert hat? Was ist deine Lieblingsstaffel? Was findest du toll daran? Ich kann dir nicht nur Lieblingsstaffel, sondern auch Lieblingsfolge sagen, weil ich die mehr als auswendig kenne. Und es ist aus Staffel 6 und eigentlich müsstest du es wissen, es ist die große Special-Folge gewesen. Ich bin jetzt mal gespannt. Die Musical-Folge? Es ist die Musical-Folge, genau. Ja, okay, mit wirklich ganz... Ich habe sogar die CD von dem Soundtrack dann, von dieser Musical-Folge. Nee, das ist krass. Ja? Ich habe mir, glaube ich, Spike's Lied, weil der auch gut singen kann, habe ich immer wieder... Richtig, das kenne ich auch auswendig. Get you rest in peace, get you get some sleep. Das jetzt noch in meinem Kopf rumschwebt. Ja, das ist total krass. Cool. Aber auch Giles ist ja eigentlich Sänger. Also er hat auch in einem Musical-Film mal mitgespielt, wohl. Den habe ich aber nicht gesehen. Das stimmt. Den fand ich auch immer super sympathisch. Ja, also das war er. Der war ja auch mal ein paar Staffeln weg. Ja, das stimmt. Und ist dann, glaube ich, zwischendurch auch mal bei Angel kurz aufgetaucht, oder? Ich weiß gar nicht. Sein. Da gab es immer so. Ja. Also für mich gar ist die Staffel, wo Angel dann zu Angelus wurde, weil ich es einfach geil fand, dass dieser gelackte Typ, der immer so mysteriös war, dann einfach auch mal eine böse Seite hatte. Ja. Und das war meine Lieblingsstaffel. Und meine Lieblingsfolge, da gebe ich dir recht, ist lustigerweise, obwohl ich es gerade mit diesem Knackpunkt angesprochen habe. Naja, das hat mit dem Knackpunkt nichts zu tun. Die traurigste Geschichte ist die, wo die Mama fast wieder zurückkommt. Also wo die Mutter ist ja irgendwann gestorben. Richtig. Und dieser Erweckungsversuch, man hat sie nie gesehen. Das ist ja das Krasse, glaube ich. Gar keine Einstellung, wo man die Mutter sieht, aber dieses Gefühl, sie könnte jetzt jeden Moment durch die Tür kommen, etwas, was dir so lieb ist, das ist mir schon ziemlich nah gegangen, muss ich echt sagen. Also das fand ich echt krass als Folge. Was fandest du jetzt, also wie fandest du die Rollenreinschreibung der Schwester? Kam sehr künstlich für mich am Anfang. Aber ich finde, nachher hat sie es gut in den Cast integriert. Ja. Aber es war wirklich so, war das nicht so eine Szene, wo Buffy dreht sich einfach um und dann sagt, ach, da ist ja meine Schwester, die ganze Zeit da war. Richtig, ich war auch total schockiert. Und dann änderte die Folge. Und ich dachte so, hä? Was geht hier? Was? Wieso? Ja. Ja, genau. Also man sagt ja eigentlich immer eher, wenn so Kinderrollen dazukommen, dann wird es manchmal ein bisschen nervig. Ich fand es jetzt gar nicht so krass nervig. Aber sie hat schon die Zicke gespielt, das muss man schon sagen. Das gehört dazu. Das stimmt, ne? Das stimmt, aber ich muss dazu sagen, ich fand, sie hat das eigentlich ganz gut gemacht. Und es gibt ja bei, jetzt kommen wir vielleicht auf die alle Serien nochmal ein bisschen zurück. Ja. Das betrifft vor allem vielleicht auch so ein bisschen die Sitcom-Serien, sogar eher als Buffy. Es gibt immer, finde ich, so einen Zeitpunkt, an dem du den Shark gejumpt hast, sagt man ja so gerne, oder wo die Serie das Gefühl hat, wir müssen jetzt mehr einbauen, damit wir noch die Spannung halten können. Ja. Ganz klassisches Beispiel für mich ist Roseanne. Ja. Roseanne hat irgendwann angefangen, einen Lottogewinn zu bekommen. Stimmt. Also ich habe mit meiner Frau auch alle Staffeln nochmal letztens durchgeguckt. Ich glaube, das war wirklich eine DVD-Box der Hölle, also ganz viel. Und die ersten Staffeln sind ja auch fantastisch. Also Roseanne ist eine super Serie, weil es so das Anti-Ding zu diesen ganzen Heile-Welt-Serien ist. Und auch etwas anderes als eine schrecklich nette Familie. Weil eine schrecklich nette Familie ist einfach überspitzt so sprüchelastiger Schuhverkäufer, der auch einfach die ganze Zeit so die Gags rausbringt. Auch keine geile Familie. Aber bei Roseanne hätte man sich denken können, okay, diese Familie kann auch wirklich existieren, genau, in der Abgefucktheit, die es da so, genau, gibt. Und auch da wieder das Thema George Clooney kam da auch drin vor. Ach, das war eine Serie, die ich nicht aufgelöst habe. Emergency Room. Oh, okay, ja. Da hat der George Clooney angefangen. Und die haben irgendwann im Lotto gewonnen. Und dann wurde es ziemlich abgedreht. Ja. Warte mal kurz. Ach so, ich habe gedacht, hier wäre noch irgendwie draußen irgendwas, weil es... Okay, es klang gerade so, als wäre der Alarm los und ich sitze hier, weil meine Kopfhörer so gut sind, als wäre die ganze Zeit der Alarm an. Aber ist nicht. Okay, Fehltäuschung. Ob die Serie dann auch deswegen direkt danach irgendwann abgesetzt wird oder sowas, ist jetzt gar nicht die Debatte. Aber ich finde, ab dem Zeitpunkt ist es dieses typische... Jetzt fällt uns nichts mehr ein mit den Charakteren, weil alles kommt immer aus den Charakteren so ein bisschen, finde ich, hervor. Bei Sitcoms auf jeden Fall. Und das war jetzt bei Roseanne zum Beispiel so, dass sie da wurde es irgendwie ziemlich abgedreht. Und was ich dann zum Beispiel gut fand, ist, dass die Nachfolgeserie, weil Roseanne sich ja irgendwie auf Twitter irgendwie daneben genommen hat, auch ohne Roseanne funktioniert hat. Die habe ich geguckt und die fand ich gut. Echt? Ich habe sie nicht gesehen, also deswegen. Aber war Roseanne, hab ich das richtig im Kopf, dass sie Dan dann irgendwann haben sterben lassen? Genau. Und diese Staffel dieser Fakt wurde revidiert. Ah, okay, cool. Weil deswegen ist Dan ja auch in der neuen, also ich glaube, das war jetzt nur eine Staffel, ich glaube, das wird nicht irgendwie weitergehen. Mhm. Habe ich das Gefühl, weil da kommt jetzt so lange nichts mehr. Ja. Aber ich fand diese Konstellation da eigentlich auch gut. Gibt's für dich auch eine Serie, die irgendwann im Laufe der Zeit sich so gedreht hat, wo du sagst, fand ich jetzt... nicht mehr so geil, oder bei Buffy hast du ja auch schon gesagt, du fandst sie durchgängig gut, ja, zum Beispiel. Ja, ganz, ganz aktuelles Beispiel, Modern Family. So die letzten zwei Staffeln sind komplett irgendwie anders, als der Comedy-Effekt ist raus, habe ich irgendwie das Gefühl. Okay. Ich habe es auch nicht mehr zu Ende geguckt. Oh, liegt das daran, dass du so viel Modern Family nacheinander geguckt hast, oder liegt es einfach wirklich... Okay, verstehe. Ich war sehr spät und da war schon fast alles draußen. Ich glaube, die letzte Staffel, weiß nicht, ob sie jetzt schon draußen ist. Die war noch nicht da, aber dann habe ich einfach so durchgesuchtet und irgendwann merkt man richtig so diesen Knick. Da war der Comedy-Effekt raus. Okay, krass. Ich habe die letzte jetzt, ich weiß nicht, die Finale kann man, glaube ich, noch bei den typischen Streaming-Portalen noch nicht gucken, okay, meine ich. Habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Bei Modern Family ist mir das noch nicht so aufgefallen. Also da liegt aber auch dran, dass ich das immer dann doch wieder warten musste. Ich muss, ja, okay, muss jetzt die letzte Staffel auch so gucken. Vielleicht ist diese, manchmal, dass man so eine Pause dazwischen hat, mittlerweile auch ganz gut. Ne? Ja, richtig. Im Gegensatz, wenn du heutzutage wieder alles direkt durchgucken kannst. Aber krass, dass du direkt so ein aktuelles Beispiel findest. Wie fandest du denn zum Beispiel, hast du El Bandi auch viel geguckt? Ja, auf jeden Fall. Fandest du nicht auch, dass es irgendwann eine Zeit gab, irgendwann, da kann ich jetzt keine bestimmte Staffel oder sowas sagen, dass es dann irgendwann so anfing, dass es dann wieder doch mehr nach draußen ging, da gab es viel mehr Ausflüge, dann gab es viel mehr Außenszenen, es gab nicht mehr so viele, wir sind jetzt im Wohnzimmer und besprechen irgendwas, sondern es gab dann No Man, es gab dann Sachen, die überall draußen passieren, ich kann das gar nicht so richtig durchgehen, aber wo viel mehr so noch Slapstick mit reingekommen ist, der draußen war. Das fand ich dann halt irgendwann auch so, das sind für mich immer so die Punkte, da frage ich mich, sollte man vor so eine Serie dann nicht beenden? Ich frage jetzt einfach mal in den Raum rein. Oder sollte man das einfach so lange ausreißen, bis die Quoten sagen, das war's jetzt? Ja, irgendwann ist es ja das Schicksal, was dann jede gute Serie irgendwann mal ereilt, dass die Quoten es dann kaputt reißen. Ich wo du jetzt gerade die Außenaufnahmen davon siehst, ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Ich fand diese Supermarktfolge ganz lustig. War, glaube ich, eine Doppelfolge auch. Ja. So, aber ansonsten, ja, stimmt, die hatten natürlich dann ein paar mehr Außensachen, aber irgendwann fällt einem vielleicht auch nichts mehr im Wohnzimmer ein, aber solange es noch geguckt wird, wird das natürlich weiter produziert, logisch. Was ich aber faszinierend finde, ist, dass El Bundy es wirklich geschafft hat, wieder irgendwie eine neue Rolle für sich zu entwickeln, ohne El Bundy zu sein. Jetzt dadurch bei Modern Family, das ist ja auch schon sehr selten. Ich fand die Rolle super. Ja, also das hat super gut gepasst und hat auch gar nicht irgendwie, finde ich, zu sehr an El Bundy erinnert. Ich habe jetzt nicht, wie hieß die Motorradserie? Sons of Anarchy, da war ja auch Peck mit dabei. Ja, nie gesehen. Ja, ich auch nicht, aber ich glaube, da ist sie natürlich auch ganz anders, weil es auch eine ernste Serie ist. Deswegen kann ich das nicht bewerten. Die ist aber auch bei Meine wilden Töchter dabei. Ach ja, stimmt. Das habe ich auch mal zwischendurch gekriegt. Ja. Wie heißt denn der Mann? Wer ist denn der Schauspieler? Wie heißt denn der Mann? Weißt du das gerade? Nee, wahrscheinlich nicht. John Ritter. Ja, den fand ich auch. Der habe ich immer gedacht, das wäre eher so der Disney-Charakter. Ich glaube, Meine wilden Töchter ist auch eine Disney-Serie, glaube ich. Das kann gut sein, ja. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, weil du ja sagtest, Serien der 90er, wir waren ja alle dann etwas jünger, wie sah dann so dein typischer Fernsehkonsum in den 90ern aus? Was war so neben, gut, Buffy, da warst du ja schon was älter, was hast du dir noch so viel angeschaut? Wir haben natürlich jetzt sehr viele Serien genannt in dieser großen Runde. Was hast du gerne geguckt noch? Also jetzt, wo du gerade mich gesagt hattest von wegen Buffy, wie man darauf gekommen ist, ich hatte dann früher mich auch so ein bisschen diesen Horror-Fable drin gehabt. Mir fällt jetzt ein, Gänsehaut, die Stunde der Geister. Oh ja. Davon habe ich mir sogar die Blu-ray geholt, wo alle Folgen drauf sind. So, was? Es ist nur jetzt nicht mehr gruselig, dass es irgendwie gut der Faktor ist vorbei. Das glaube ich allerdings sehr. Aber auch X-Faktor habe ich damals gern geguckt. Das X-Faktor, ja, das habe ich auch total gern geguckt. Obwohl ich das wahnsinnig gruselig immer noch heutzutage finde, weil es ja immer noch so mit real ist und so angeblich. Ja, dann kannst du ja wahrscheinlich auch gar keine True-Crime-Podcasts zum Beispiel hören eigentlich, weil die basieren ja immer auf real. Aber dann sehe ich es ja nicht. Dann ist das nicht das Problem. Stimmt. Okay, ja, was man nicht sieht, ne? Genau. Das heißt, du hattest ein Fable für diese Richtung. Wie war es bei den Zeichentrickserien? Also was hat dich da so, was hast du da gern geguckt? Familie Feuerstein fällt mir sehr schnell ein. Ja, ansonsten auch Darkwing Duck, klar, also Gummibärenbande oder sowas, ja, habe ich auch gesehen. Obwohl ich muss sagen, Gummibärenbande war ich gar nicht mal so der Fan davon. Gargoyles, ja. Oh ja. War auch heavy, muss man sagen. Ja, Gargoyles war, also im Gegensatz, wenn man sich so überlegt, weil dieses Etikett da als Zeichentrickserie, wird das einfach gern mal ins Nachmittagsprogramm von Super RTL gelegt und dann vor halt Gummibärenbande, Darkwing Duck, okay, und dann kommen Gargoyles und denkst du so, what the fuck, das ist ja eine Milieustudie mit, davor hast du halt einfach Kinderfernsehen, also das ist schon echt krass. Ja, stimmt. Auch wenn es kein Zeichentrick ist, die Dinos habe ich immer geliebt, die habe ich, da habe ich auch die Box von mir geholt, klar, muss auch sein. Hab die irgendwann auch mal komplett durchgesuchtet, das war richtig schön. Vor allem diese Gags finde ich so toll, die man als Kind überhaupt nicht versteht, aber als Erwachsener ziemlich heftig findet. Die hatten die Dinos ziemlich häufig drin. Das ist schon sehr, sehr gut. Aber sowas wie Batman hast du zum Beispiel jetzt nicht als Zeichentrickserie geschaut. Doch, aber nicht so exzessiv, dass ich es jetzt aufzählen würde. Naja, das kann ich verstehen. Ich habe die halt, was so immer noch so ein Überbleibsel ist von früher, ist auf jeden Fall Intros. Ja. Also mich konnten Intros immer super catchen. Und was mir auch mal gesagt worden ist von meiner Mutter, dass ich mir super gern Werbung angeschaut habe. Die Werbung, die früher auch in den 90ern so zwischendurch lief. Ja. Weswegen ich auch später immer den Hang dazu hatte, das kommt heutzutage zwischendurch immer noch vor, Geräusche oder sowas zu machen. So Soundgeräusche oder sowas, wo meine Deutschlehrerin früher mal auf die Idee gekommen ist zu sagen, weil der Comics liest, ja, die Comics machen aber keine Geräusche, die dumme, ich wollte gerade Pfund sagen, aber das überlasse ich anderen Leuten. Ich fand zum Beispiel dieses Batman-Theme, das hatte ich, glaube ich, in unserer kurzen Quizrunde auch versucht zu machen. Ja. Das fand ich schon sehr cool, ikonisch gemacht. Also das fängt sehr düster an und geht dann in so einen Bumm über und sowas. Das fand ich ganz cool. Es gab aber auch so richtig überdrehte, also vor allem so aus der Schmiede von, ich glaube, Warner ist ja Looney Tunes und sowas. Ja. Looney Tunes oder Freakazoid. Ja. Die haben, oder Pinky und der Brain, die haben Themes. da drehst du ab, die finde ich richtig gut. Also der Pinky in the Brain, die deutsche Variante dann auch davon. Ja. Kann ich heute noch immer gut mitsprechen, wenn man mich fragt, wie geht das Theme? Also das ist, ich finde, die haben einen so auch so geprägt. Also dass du direkt, wenn du die hörst, also selbst wenn ich jetzt bei unserer Serie, die wir zuerst genannt hatten, Buffy, ja. Wenn ich da aber das Angel-Theme nehme, da stehen mir immer noch die Nackenhaare hoch. Dieses Geiger, diese Geige, die am Anfang spielt. Richtig. Die so übergeht, fand ich noch ein bisschen krasser als das Buffy-Theme, weil das Buffy-Theme ist natürlich dann eher so actionmäßig. Apropos Angel, das hatten wir noch gar nicht. Wie fandest du denn den Ableger von Buffy? Habe ich manchmal geguckt. Also bin ich nicht der Experte drin im Ganzen. Habe ich, glaube ich, auch mal eine Staffel vielleicht mal gesehen. Aber hat mich nicht so gecatcht wie Buffy. Ja, also Angel hatte auch die Sache, dass sie nachher sich einen Gegner haben, der sich festgesetzt hat. Nämlich so eine Anwaltskanzlei namens Wolfram & Hart. Okay. Und keine Ahnung, Anwaltschaft des Bösen. Mhm. Wahrscheinlich die böse Ally McBeal, keine Ahnung. Und das Interessante an Angel ist, dass Angel richtig fies endet. Okay. Denn am Ende von Angel geht es um nichts anderes als die große Apokalypse und sie stehen in einer Gasse und die letzte Einstellung ist, wie alle sozusagen in Kriegerpose in die Richtung des Geschehens rennen. Und dann war das die letzte Folge. Okay. So, also ich glaube, ist es auch so, dass es eigentlich gedacht wurde, weiterzudrehen. Genauso wie auch die Comics zu Buffy, ja, und Angel die Geschichte weitererzählt haben, wie sie eigentlich von Joss Whedon erdacht worden wäre. Weißt du das, wie das weitergehen sollte? Nein. Was könntest du dir vorstellen, nach der letzten, wie Buffy hätte weitergehen können? Ich würde jetzt deine Kreativität mal ein bisschen rauskitzeln. Oh Gott. Was glaubst du, wie es weitergegangen wäre? Ich war wahnsinnig schlecht drin. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wie hat es denn geendet? Sie waren ja in diesem Höllenstund und haben das besiegt. Es gäbe aber mehrere Höllenstunde, das weiß ich auch noch. Mhm. War das die letzte Staffel, war das mit der Urjägerin oder sowas? Ich weiß gar nicht mehr, wer da der letzte Bösewicht war. Was? War das die Urjägerin oder sowas? Die Personifikation. Also letztlich, glaube ich, haben sie nicht Sunnydale den Bergboden leicht gemacht oder so? Ja, es sah auf jeden Fall nicht mehr so wohnlich aus da. Das stimmt schon. Die Mieten sind in den Keller gegangen. Na gut, jetzt würde ich ganz einfach sagen, die ziehen um und kommen dann zum nächsten Höllenstund dann irgendwann. Ich sehe schon, hier ist die Bewerbung für einen Serienschreiber auf jeden Fall raus. Ich habe die Comics gekauft, ich kann dir sagen, wie es sich angedacht war. Da ja schon klar wurde in der letzten Staffel, dass es ja mehr als eine Jägerin gab, genau, weil Buffy ja zwischendurch einmal tot war. Jetzt habe ich auch ein Casting gemacht dann irgendwie für andere Jägerinnen. Genau, und es wurde dann die Internationale Jägerinitiative gegründet. Okay. Und es heißt, sie haben dann Fälle auf der ganzen Welt gelöst. Und ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wo deren Headquarter war, aber es war wirklich dann so, dass sie international Sachen gelöst haben. Und mir fällt gerade wieder ein, dass ich, glaube ich, von Buffy, von den Bösewichten, eigentlich Willow als böse Hexe am besten fand. Ja. Also ich hatte gerade überlegt, wen ich am gruseligsten fand, und ich fand Willow, als sie so voll drauf war als Hexe, ja, fand ich schon ganz gut. Ich weiß, ich glaube, die war nicht der Hauptbösewicht in der Staffel dann, aber die war richtig schön böse, muss ich sagen, weil die ja sonst immer das liebe, rothaarige, nette, auch wenn sie eine Hexe war, Mädchen war, bla bla bla. Aber ich glaube, die ist ja ausgeflippt, als Tara dann doch hops gegangen. Wollte ich gerade sagen, aber war es nicht auch sogar ihre Schuld mit, dass sie das nicht überlebt hat? Das kann gut sein, aber das habe ich wahrscheinlich bei der Bilderrecherche nicht so mit dem Wert aufgeteilt. Pfui, aus. Wir sind ja hier nicht sonst bei Pappenheimer. Würdest du selber sagen, dass dich heute noch 90er-Jahre-Serien prägen, wo du sagst, ach, da habe ich jetzt noch so viel mitgenommen, cool, dass ich die gesehen habe? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Stunden man damals das alles ertragen hat und geguckt hat. Das nimmt man natürlich noch mit, und auch die ganzen, deswegen auch die Zitate, die ich jetzt am Anfang reingebracht habe, die bringt man immer noch in den Alltag mit rein. Das ist ganz klar, wenn man weiß, okay, der andere kennt das, dann wird sich ja wahrscheinlich nur in Zitaten unterhalten, erstmal die nächste halbe Stunde. Ja, dann könntest du bei mir mit Werner-Filmen anfangen. Lustigerweise habe ich da immer noch den Frau Röhrig, Sie sehen zu gut aus, weil es ja auch ein 90er-Film ist. So ein Scheiß kann ich mir... Ich kann mir leider, es ist, ich glaube, das sind aber keine Filme aus den 90ern, ich glaube, die waren sogar schon 80er, kann ich mir gut aus... Wenn ich einen Film habe, der so total übertrieben ist, kann ich mir gut aus Harpe Kerkeling irgendwie Zitate, also aus Filmen rausziehen. Da gab es ja zum Beispiel Kein Pardon mit Harpe Kerkeling. Ja, ein ganz toller Film. Kennst du, ja, ne? Ja, klar. Das ist Arizona Blau. Wenn der lustige Glückshase mich so anguckt, dann kann ich nicht. Und das ist, das verbindet mich so sehr mit meiner Mutter, weil wenn wir uns das angucken, dann können wir uns batzen. Nicht für Hunde, nur für, nee, andersrum, für Katzen. Batzen. Am allerbesten ist, finde ich, immer noch, weil ich habe ja mittlerweile Kind und das ist original, ich hätte gerne Tochter, um einfach dieses Ding nachzumachen. Ja. Diesen Sketch mit der Mutter, die ihre Tochter immer dazu zwingt zu singen. Mein ja. Vater, sing doch mal. Hat drei Freunde, ich sing doch auch mal. Fantastisch. Genial. Und ja. Einer meiner Lieblingssätze, um eine Konversation einfach mal zu brechen, aber kann ich hier nur mit Vorsicht anraten, ist zu sagen, Heinz Wäscher ist ein alter Busengrabscher. Auch richtig schön laut. Überleg dir, bei wem du das sagst, aber ich finde, ich könnte mich jedes Mal, wenn ich den höre, Heinz Wäscher ist ein alter Busengrabscher. Wo du gerade das Stichwort Busengrabscher nutzt. Ja. King of Queens. Ja, gab es eine Busengrabscher-Szene? Es gab eine Busengrabscher-Szene, wo Carrie dieses Programm hatte, welches den Text, was sie sagt, in ihren Laptop dann schreibt. Und Arthur so konnte das mal testen und hat dann gesagt und dann so, da steht's. Und da steht's. Und als er alleine war, hat er mal gesagt, Busengrabscher. ich finde, Arthur fand ich eh immer so geil, wenn der ausgeflippt ist und dann die Stimme so hochgegangen ist. Ja, stimmt. Wobei, weißt du, wo Arthur auch schon mitgespielt hat und damals eigentlich in einer sehr ähnlichen Rolle? Sag mir nochmal, ich glaube, ich weiß es, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Seinfeld. Gerade. Stimmt, da hat er, glaube ich, auch mal mitgespielt. So war es Seinfeld, ich immer nur lose ein paar Folgen gesehen habe. Oh, okay. Was ja prinzipiell jetzt nicht schlimm ist, aber ich kann mich zum Beispiel auch an die letzte Folge noch erinnern, wo alle im Gefängnis waren, ganz komisch. Das ist ja auch so ein Serienende, was auch wieder komisch ist. Ja, also mein ich. Das ist richtig. Also, ja, krass. Ja, aber das stimmt, wir haben ja vorhin mal über Serienenden auch der 90er gesprochen. Ja. Ich überlege gerade, ob ich von allen immer so die Serienenden im Kopf habe. Bei den Zeichentrickfilmen hat man die Enden ja irgendwie nie richtig. Da hört man einfach die richtig. Folgen irgendwann auf. Ja, das ist immer traurig. Das stimmt, weil so ein Schlusspunkt finde ich dann auch immer halt cooler. Also über Roseanne hatten wir gesprochen, schrecklich nette Familie. Ich überlege gerade, was es noch für Sitcoms gab. Full House, weiß ich zu, habe ich die Endfolge überhaupt nicht im Kopf, was da passiert sein kann. Wahrscheinlich, ne, ich glaube, alle ziehen aus dem Haus irgendwie sowas ja. aus, oder? Kennst du auch das Ende von Friends? Das ist auch, soll das nicht auch ganz schön komisch sein? Erzähl mal, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine nämlich auch, da sind die alle rausgezogen aus der Wohnung, aus dieser Monika-Wohnung und. Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe Friends nie großartig geguckt. Oh, okay. Einmal nur ein, zwei Folgen. Mir wurde das auch schon öfters empfohlen. Ja, aber irgendwie, der Reiz ist noch nicht ganz so groß, mir das nochmal anzuschauen. Hm. Nee, da würde ich fast lieber so ein Buffy-Rerun nochmal durchgucken, jede einzelne Folge nochmal durchgehen. Oh, die ersten sind aber wirklich hart zum Durchgucken. Also Ich weiß, aber ich finde, da muss man aber auch durch. Ja, ich habe es mal versucht, ich bin dann irgendwann raus, das ging nicht mehr. Auch wenn ich die zweite Staffel mag, da gibt es auch, wenn diese Historien-Szene kommt, dann habe ich meistens mal abgekotzt, weil ich immer gedacht habe, nee, ist mir egal, ich will die Gegenwartshandlung. Ja, richtig. Da bin ich immer sehr zielorientiert. Also ich habe auch mal von Stephen King Den dunklen Turm gelesen in relativ schneller Zeit. Okay. Und da gibt es ein Buch innerhalb dieser Reihe, da setzen sich alle ins Lagerfeuer und erzählen die Geschichte von dem Haupthelden von früher. Und im Endeffekt habe ich das Buch wie ein YouTube-Video geskippt. Okay, ja, okay, mach das und kann das. Okay, wir sind durch, wir können jetzt wieder weiter. Ja, sehr gut. Ja, weil manchmal nervt es auch einem. Manchmal willst du doch einfach zum Ziel kommen. Ja, klar. Richtig. Ich überlege gerade, ist Malcolm mittendrin auch eine 90er-Jahre-Sendung? Ich weiß, oder wie gesagt, 2000er würde ich die eher. Ja, 2000er eher, ne? Weil ich gerade noch überlege, ob noch irgendein Ende gibt, was mir noch so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist. Weil ich zum Beispiel das Ende von El Bundy zum Beispiel, letzte Folge, wüsste ich jetzt auch nicht. Nee. Weil wird sich auch wahrscheinlich nichts Großartiges geändert haben. Okay. Kennst du das Ende von Die Dinos? Nee, aber war das nicht traurig? Ja, begann der Eiszeit. Erzähl. Da war es dann, dass sowieso das Ende war. Das ist hart. Ja. Das finde ich schon echt hart von den Kinderserien, mit der Eiszeit zu kommen. Gut, dass Ice Age das fortkommt. Oder das Ende von Alf? Ja, das ist das mündet ja in die Filme. Das kenne ich auf jeden Fall noch. Ja. Also das war auch ganz obwohl der Film, auch ziemlich hart. Obwohl der Film auch nicht toll ist, aber... Nee. Und das als Ende für eine Serie, um einfach auf einen Film hinzuweisen, ist auch nicht geil. Ja, richtig. McMonic, wie hießen die Nachbarn? Ogmonic. Ogmonic. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, bei so Sitcoms, die immer so gleich sind, ein Ende zu finden, ist, glaube ich, auch schwierig. Deswegen ist es bei Roseanne auch so schwierig. Ich zum Beispiel, ein aktuelleres Beispiel, auch wenn es wieder ein bisschen was zurückliegt, ich fand zum Beispiel das Ende von Big Bang Theory sehr gut. Habe ich nicht gesehen, das Ende. Ah, okay, dann will ich jetzt, willst du es noch gucken? Oder, nee, ganz Spoiler. Achso, okay. Weil im Endeffekt ja alles darauf hinausläuft, was eigentlich schon immer gesagt worden ist, dass irgendwann Sheldon Nobelpreis kriegt. Okay. Und in dem Fall kriegen es dann Sheldon und Amy. Und das passt einfach so, weil es einfach sich so organisch anfühlt. Anders wie jemand gewinnt im Lotto und wird unermesslich reich. Ja, und fährt mit einem Zug oder klettert einen Zugdach hoch. Wo ich denke so, ja, das ist große Comedy. Da lache ich mich schlapp. Ich meine, es wird noch gedreht, aber glaubst du, es wird irgendwann mal ein Ende von den Simpsons geben? Oh, schwierig. Ab wann bist du ausgestiegen? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage heutzutage, oder? Was, die letzten fünf Staffeln, schätze ich. Ich habe letztens auf Disney Plus wieder angefangen, so die letzten irgendwie drei Staffeln vor mir anzugucken. Da habe ich sogar ein, zwei Folgen wiedererkannt. Okay. Es ist auch nicht so, dass mich denn ein Tod von einem Sprecher irgendwie ganz schlimm niedergeschlagen hätte oder sowas, aber es ist einfach, mit der Zeit hat man aufgehört zu gucken und es ist einfach so viel. Ja. Es ist einfach so, und irgendwann habe ich angefangen, da habe ich nur noch die Treehouse of Horror-Dinger ja, zu finden, weil ich halt so klasse. Der Horrortyp bin. Ja. Da gibt es ja die geile Folge mit Shining, Verarsche, mit Humor und sowas zum Beispiel. Welches deine Lieblings-Horror-Folge? Ich glaube, das ist schon die mit Humor und Shining. Es gab ja auch mal eine lange Zeit, da wurden ja zwei, drei Folgen lange Zeit nicht im Fernsehen ausgestrahlt, weil die für zu hart empfunden worden okay. sind. Aber die wurden jetzt irgendwann vor vielen Jahren nachträglich dann doch nochmal gezeigt, aber im Spätprogramm. Okay, also das, weil die wirklich beim Amerikaner ist ja okay, wenn es brutal wird. Ja, klar. Und irgendwie. Was ist denn deine Lieblingsfolge bei den... Also bei den Horror-Dingern, ich habe mal sehr häufig die mit dem Raben gesuchtet. Oh ja, die ist auch sehr schön. Weil ich einfach das Gedicht auch so schön finde. Das, ja, ist ein tolles Gedicht. Ich höre so zwischendurch immer raus, ist es Horror immer noch etwas, was du magst oder was du verfolgst? Oder ist es eher nicht mehr so deins? Ja, bei Horror ist immer, aber das war auch schon als Kind so, ich höre mir das gern an. Aber auch wenn irgendwie so ein gruseliger Film oder sowas ist... ich höre es halt. Ich mache dann gerne die Augen zu oder sonst irgendwas und lass mir nachher erklären, was wirklich vorgefallen ist in dem Film. Das reicht mir dann, aber okay. Ja, ich hasse diese Jumpscare-Momente, deswegen darauf kann ich gut drauf verzichten. Ja, ich glaube auch, Jumpscares ist ja auch mittlerweile das billigste Mittel, weil es so oft gekommen ist. Ja. Aber dann frage ich dich nach einer Filmreihe. Was ist mit Scream? Scream hat ja nicht wirklich Jumpscares, das ist ja mehr so splattermäßig, das kann ich mir ganz gemütlich angucken. Das ist ja. Nee, genau, deswegen frage ich, wie du Scream empfindest, weil das ist ja im Endeffekt, also die haben ja wirklich keinen Jumpscare gehabt, ja. Außer wenn der Typ mal die Maske irgendwo aufgetaucht ist. Ja. Aber so als Filmserie an sich fand ich eigentlich auch ganz gut. Das heißt, wahrscheinlich am wenigsten für dich wäre etwas wie The Ring. Ja, korrekt. Letztens habe ich Heilstätten geguckt. Der Film besteht ja irgendwie nur aus Jumpscares. Also da dachte ich mir auch... Du guckst aber noch aktiv trotzdem Horrorfilme, obwohl du die Augen... Nein, ich gucke dann auf mein Handy währenddessen. Aber ich habe es dann halt im Hintergrund laufen. Deswegen. Interessant. Ja, das ist auch eine Art zu gucken. ich kann dir sagen, um das mal die Angst zu teilen, kann ich bei Computerspielen. Es gibt eine, gibt eine Reihe, die heißt Silent Hill. Ja. Eine sehr der Atmosphäre. Also da gab es ja auch die Filme zu, stimmt. Vielleicht kennst du die Filme ja auch. Und die Spielerei, die dahinter steckt, ist sehr, sehr groß und vielfältig und auf der PlayStation 1 habe ich das, glaube ich, mal mitgenommen auf eine Hollandfahrt und glaube, gefühlt mir öfters mal in die Hose gemacht vor Angst, weil das wirklich so. Weil das einfach nicht spielen kann, den Controller mal abgegeben, weil ich gemerkt habe, okay, du packst das jetzt nicht, weil ich bin, das kann ich zum Beispiel mit Steffen nie großartig beschreiben, weil er gar nichts für Horror offen hat. Okay. Ich bin noch großer Horror-Fan. Ich habe über, ich weiß aber nicht, ob ich das schon erzählt hatte, ich habe über die Jahre zwischendurch ein Genre für mich entdeckt, wo ich immer mich freue, wenn was Neues kommt, weil es kommt immer seltener irgendwas. Und es kann gut sein, dass Heilstätten damit reinläuft, weil ich den jetzt gerade nicht so in Erinnerung habe. Und das ist nämlich der von Found Footage. Okay. Also alle Filme, die so tun, als hätten sie Filmmaterial gefunden von einem Kamerateam, das auf mysteriöse Weise verschwunden ist, perfekt für mich. Warum? Dann tut man ja so, als würde nur die Aufnahme sprechen, also so eine Art Dokumentation in der Art und das gefällt mir als Film, aber auch als Hörspiel. Dazu könnte ich dir sogar auch noch ein paar Empfehlungen geben, aber dazu gehören für mich so Dinger, wie die ich irgendwann gefunden habe, wie VHS, der Film, ja. Oder VHS 2, 3D oder VHS 2, ich glaube SVHS, diese ganze Reihe. Das sind ja, im Endeffekt ist ja VHS so eine Horror-Anthologie, die leicht verwoben immer was Gruseliges zeigen. Und da kann ich aus dem ersten Teil eigentlich immer nur die berühmte Katzen, ist keine Katzenfrau, aber wenn du es gesehen haben sollst, du weißt, welche Frau ich meine. Hast du es gesehen? Ich bin gerade bei den Rec-Filmen in meinem Kopf, die fand ich immer ganz gut. Ja, die kann ich auch nur bestätigen. Die finde ich auch super, aber nicht die neu nachgemachten, sondern wirklich die spanischen Originale. Also man hat ja gar nicht gewusst, dass man die spanischen Filme guckt, weil die neuen, die heißen ja Quarantäne und die sind wiederum scheiße mit der Schwester von Dexter. Okay, kann auch nicht, nur die Originalen. Sehr gut, sehr gut. Spanier machen sehr gute Horrorfilme, okay. Einfach so über Filme. Netflix, Der Schacht kann ich da nur empfehlen, war ja auch lange Zeit mal im Gespräch. Ist zwar kein richtiger, doch schon eine Art Horrorfilm, ist ja so ein, hatten wir glaube ich mal in einer Folge, da geht es ja darum, dass ja, genau. Leute in so einem ganz langen Schacht, ja, okay, du weißt Bescheid. Die Spanier machen gute Horrorfilme und ich kann dir nur, wenn du Rec mochtest, dann guck dir mal VHS an. Hast du von diesen noch gar nichts gesehen? Ich habe nur von gehört, gesehen noch nicht, nee. Okay, dann empfehle ich es dir, aber auch dann, da sagt selbst ich, da muss man, also ich hatte ja vorhin The Ring erwähnt, als ich das erste Mal The Ring geguckt habe, da war ich auch kurz davor abzuhauen. Okay. Weil als die Pferde durchbrechen und auch das Kind oder sowas, das war so spooky gemacht, das war schon echt ganz gut. Und bei VHS gibt es Es ist unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel eine Folge, da spoilere ich nicht so viel, weil das relativ zu Anfang passiert, ja. Da hast du im Endeffekt den Film selber aus Sicht eines Zombies. Okay. Da ist durch einen Unfall so gekommen, dass der Zombie die Kamera auf dem Kopf hat irgendwie. Und das ist auch mal ganz interessant gemacht. Und es gibt da halt die verschiedenen Arten von, finde ich, also auch was Paranormal Activity betrifft, ist auch mit da drin. Oh ja, das sind heftige Filme. Und das sind, natürlich, hast du auch dieses Gefühl gehabt, wenn man Paranormal Activity guckt, dass man erstmal Angst hat, irgendwo hinzugehen im Haus oder was sich da komisch bewegt? Ist das bei dir auch so gewesen? Nee, so schlimm war es nicht. Ich habe nur vorher, bevor ich den gesehen habe, ich auch gehört, dass viele Leute aus dem Kinofilm rausgegangen sind und die haben gedacht, oh Gott, der Film ist so scheiße. Nein, die sind alle rausgegangen, weil die so Panik hatten. Deswegen, ja, das ist krass. Und dafür, dass man weiß, dass der ja so günstig war in der Mache, richtig heftige Sache. Oder Blair Witch. Blair Witch Project, da war ich 12, als er, glaube ich, rauskam. Da hatte ich richtig Panik. Wenn du jetzt guckst, ist das irgendwie nix. Also, aber nee, über weite Strecken passiert ja gar nicht so viel. Es passiert im ersten Film passiert gar nichts. Das ist ja das Tolle. Aber man hat trotzdem Panik. Bis auf das Ende. Ja, ja, okay, das gut. Total. Und vor allem, weil ja das Internetmarketing so gut funktioniert hatte damals, dass man das Gefühl hat, das wären die richtigen Aufnahmen gewesen. Richtig, man hat das echt geglaubt, ja klar. Also, ich habe ein großes Fable immer noch für Horror, weil ich auch einfach großer Stephen King-Leser bin. Ja. Jetzt hast du natürlich vorhin gesagt, weil jetzt ich habe schon gerade die ganze Zeit überlegt, was kann ich dir, dadurch, dass du so nett bist, mit mir diese Folge zu beschreiten, was kann ich dir mitgeben, damit du auch was für dich mitnimmst? Und da frage ich dich jetzt erstmal einfach ganz nonchalant, ganz vom Thema weg, wie stehst du zu Hörspielen? Ich bin großer Fan von Hörspielen. Alter, machst mich glücklich. Wollen wir heiraten? Langsam reicht's mir. Du guckst gern Buffy, du hast Horror durchgesuchtet, du bist großer Fan von Hörspielen. Okay, dann müssen wir dieses Thema jetzt auch noch nachschieben, weil das auch ein herzes Thema von mir ist. Wenn du jetzt noch Comics magst, aber Comics magst du nicht, oder? Nee, da bin ich nicht so der Fan von. So, siehst du, das wollte ich hören. Das ist gut. Aber Hörspiele, da kannst du mich auch gut mitfangen, denn da würde ich gerne wissen, was für Hörspiele hörst du denn oder hast du gehört? Ich höre gern so ganz, ganz querbeet. Also da bin ich auch gar nicht festgelegt. Also ich habe auch als Podcast den WDR 5 Hörspielspeicher, wie er heißt. Also, den höre ich ganz gern. Aber da auch von den lustigen hin bis hin zu Dramen, bis hin zu auch irgendwelche Thriller, Endzeit habe ich jetzt irgendwas gehört. Das finde ich auch ganz gut, dass man da wirklich, worauf man gerade Lust hat, sich da irgendwas aussuchen kann. Endzeit, von Oliver Döring. Mhm. Ja, ist auch ein. Oder End of Time hieß der, glaube ich. Gott, ja, wenn du es sagst. Okay, dann meine klare Empfehlung für gut gemachte Hörspiele. Ja. Ich bin wahrscheinlich etwas festgefahrener, was das Genre betrifft, wobei auch nicht unbedingt. Könnte ich jetzt eine Latte an Sachen empfehlen? Also erstmal, wenn man Fyo, das ist ja FYEO, diesen neuen Dienst ausprobieren will, einer der neuesten Hörbuch- und Hörspielvertreiber, ja. Die haben auch ein paar nette Originals, habe ich 14 Tage lang getestet und dann sofort wieder abonniert, weil ich nur eine Sache hören wollte, weil die so schön übertrieben ist. Die nennt sich die Jofix, die Start-Upper. Warum ich dir das empfehle, wenn du auch ein Bürofuzzi bist, ja. Dann fallen da in dieser Sitcom so viele Buzzwords. Es ist so schön übertrieben, aber man muss natürlich mit diesem übertriebenen Humor klarkommen. Das ist natürlich subjektiv, das musst du dir dann mal anhören, weil es geht darum, dass eine Frau anfängt, in einer neuen Firma zu arbeiten und die Firma ist, da ist bis auf eine weitere Frau nur Herren, nur Jungs und die sind alle total überdreht. Es gibt den Designer, die werden alle total klischeehaft dargestellt. Der Designer ist natürlich daran interessiert, dass alles perfekt aussieht in seiner Muße okay. Und sowas. Es gibt den Nerd-Informatiker, der natürlich eigentlich mit fast keinem redet. Und es gibt diesen einen, und das kann ich aus Erfahrung sagen, Chef, der immer diese Vision hat. Diese Vision, alles muss groß sein und oh und boom und bam und es ist so lustig. Also es die Jofix, also dafür habe ich mir sogar wirklich, wie gesagt, Fyo mal diese 14 Tage reingezogen. Erinnert mich jetzt ein bisschen, wenn ich das auf eine Serie schließen würde, an The IT Crowd. Ja, nur noch als Hörspiel noch ein bisschen übertrieben. Okay. Ja. Sehr gut. Also wenn du IT Crowd mochtest, ja. Dann könnte ich mir vorstellen, dass du es auch magst. Dann Jofix kannst du dir aufschreiben. Hörspiel. Aber jetzt kommen wir zu den Sachen, wo man vielleicht eher das Ding durch hat. Es gibt nämlich komplexere Hörspiele, die ich auch ganz gut finde. Also es gibt sehr komplexe. Ja. Ich finde, da muss man, also da gebe ich eingeschränkte Empfehlung, weil ich die seit Anfang an höre und die jetzt mittlerweile bei Folge, weiß ich nicht, ist das 20 oder sowas, immer noch nicht verstanden habe, wie das alles miteinander zusammenhängt, ungefähr. Die Serie heißt Die Schwarze Sonne. Ich kann sie jetzt einfach mal hier empfehlen und mal drüber sprechen, weil du auch Hörspiele magst. Ansonsten, ich glaube, Steffen hätte da überhaupt gar kein Interesse dran, weil das Ding ist, vorgängig ist in der ersten Folge geht es darum, es spielt so, glaube ich, im 17. Jahrhundert, geht ein Typ zu seinem Onkel und dann verliebt er sich dort in ein Mädchen und das Dorf macht sozusagen Opferung und opfert dieses Mädchen für den weißen Wurm, den Baal. Das ist eine bekannte Mythengestalt. Das ist die erste Folge. Und ab Folge 2 kannst du mit nichts mehr rechnen, weil die Zeitebenen total durcheinander springen und verschiedene Fäden aufgemacht werden. Es kommen drin vor Nazis, Gestalten aus der Vergangenheit wie Sherlock Holmes, Jules Verne und noch ein paar andere. Okay. Dann kommen die Moderne mit Science Fiction kommt mit rein und dann kommen afrikanische Erzählungen mit rein. Es ist ein Rätsel, wenn ich das nicht von Anfang an von Folge 1 mitgehört hätte, ich glaube, ich würde nie anfangen, ich hätte nie, wäre nie auf diese Hörspiele aufgrund der Komplexität und meines kleinen Gehirns mir das anzuhören. Wirklich. Also, das ist jetzt die eingeschränkte Sache, die ich nur einmal erwähnen möchte. Ja. Also, das ist jetzt nicht das, was ich dir empfehlen würde. Was ich dir empfehlen würde, ist, es gibt einen interessanten Hörspielmacher, der heißt Ivar Leon Menger. Und Ivar Leon Menger hat einmal gemacht Monster 1983 und Ghostbox. Bei dem ist es auch so, dass die Zeitebenen gerne mal durcheinander kommen. Bei Ghostbox finde ich noch stärker als bei Monster 83. Ja. Aber die Hörspielproduktionen sind aufwendig, sind sehr gut vertont, richtig gute Kinoleinwandsprecher. Und die Geschichten an sich sind super interessant und da ist dann halt, das wird wie eine Staffel gehandelt, ja, gerne mal so 10 Folgen, dauert halt eine Staffel auch 10 Stunden. Okay. Aber dir wird auch nicht langweilig da drin. Monster 83 geht, wie der Name schon sagt, im Jahre 1983 um ein Monster, das in einer Kleinstadt sozusagen rumwütet, hat so ein bisschen Stranger Things Anleihen. Mhm. Ist schon ein bisschen was her, dass ich das gehört habe, deswegen kann ich nicht ganz gut zusammenfassen. Während Ghostbox vor kurzem beendet worden ist mit der dritten Staffel, da geht es darum, etwas Science-Fiction-igerer, um ein, ich muss jetzt von der ersten Staffel versuchen, das zusammenzufassen, geht es um eine Frau, die eigentlich den Tod ihres Bruders untersuchen will und dabei auf ein Gerät stößt, das sich Ghostbox nennt, das nämlich die Erinnerung von Menschen speichert, also auch von Verstorbenen. Und vielleicht nicht nur die Erinnerung, sondern vielleicht die Person selber. Und das ist super interessant gemacht. einziges Manko, was ich dazu sagen muss, es sind halt, und damit habe ich halt diesen Dienst auch wiederentdeckt für mich, Audible-Produktion. Ah, okay. Und ich muss mal echt dafür sagen, ich muss eine Lanze für Audible, was Hörspiele betrifft, brechen. Denn, also die meisten Hörspiele, die ich da gefunden habe von Audible, fand ich richtig gut, weil die, also von dem Produktionsaufwand. Es muss nicht immer sein, dass die Geschichte mir gefallen hat. Ja. Gab es jetzt auch ein, zwei, die ich nicht so gut gefunden habe. Aber Audible Originals, also wirklich von Audible beauftragte Hörspiele, sind fantastisch. Also das ist eine ganz andere Art, Sachen zu erzählen und nicht andere Art, aber eine, also das könnte man sich auch direkt original als Serie vorstellen. Ja. Deswegen empfehle ich die zwei Sachen und zum Schluss, weil ich ihn einfach sehr gerne mag, Tommy Krapfer ist früher bei Samstagnacht mit dabei, auch eine 90er Sache. Der hat einmal eine Kinder- oder Jugendserie, die ganz lustig ist. Die nennt sich Ghost Sitter, aber die würde ich eher weniger empfehlen, sondern ich würde eher die erwachsene Produktion von ihm empfehlen. Übrigens, dieses Joe Fix, wovon ich vorhin erzählt habe, ist auch von ihm. Er hat nämlich eine, das könnte wieder dir so ein bisschen vielleicht näher kommen, eine mit Mythologie und so ein bisschen Sagengestalten angereicherte Serie gemacht. Die nennt sich Kohlrabenschwarz. Die habe ich auch in einer der letzten Folgen schon mal kurz angeteasert. Die dreht sich darum, dass ein Ermittler eigentlich in Ruhestand gehen will im schönen Bayern. Ja. Und eigentlich nervt es mich, wenn in Hörspielen Dialekte vorkommen. Und da gibt es ein, zwei Personen, die auch Dialekte sprechen. Es stört mich nicht, weil es einfach so schön reinpasst. Und der erlebt dann halt, dass er dann doch wieder aktiv in Fälle eingreift und dabei rausfindet, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht, weil in irgendeiner Form alte Märchen wieder aufgelebt werden. Wie zum Beispiel das gute Märchen von Rattenfinger von Hameln, meine Lieblingsepisode, eine reine Action-Episode, die eine Folge lang, also wirklich eine Stunde lang, um den Kampf geht, wie man den Rattenfinger besiegen kann. Ist super. Ist super gut gemacht. Also, sorry, dass ich jetzt so dich vollgeballert habe, aber das lag mir im Herzen. Die einmal, also es gibt super gute Hörspiele da draußen. Das kann man einfach nur mal sagen. Ja, vielen Dank für die Hinweise. Ich habe mir alles natürlich wunderbar notiert. Wenn du übrigens auf gut gemachte Hörspiele stehst, kann ich auch noch was empfehlen. Denn ich finde, es ist ja irgendwie eine Kunst, die über die Zeit mal verloren gegangen ist, aber in den 60er Jahren doch noch richtig gut war. Und was ich mir gerne anhöre, ist Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka. Okay. Da kommen nochmal die ganzen alten Klassiker aus den 60er Jahren, die dann einfach nochmal nachgespielt werden, beziehungsweise noch nicht mal nachgespielt, es wird nochmal das Original nochmal hochgeladen und der Bastian Pastewka hat halt vorher und nachher so ein bisschen Anmod und Abmod. Aber höre ich mir gerne an, wenn ich einkaufen gehe. So schön mit Krimi im Hintergrund ist das spaßig, doch. Süß. ich habe mir gedacht, ob das mir nicht zu altbacken ist, das weiß ich gerade halt eben nicht. Aber man kann sich das anhören, ja? Richtig, auf jeden Fall. Also ich finde es überhaupt nicht altbacken und ich mag auch diese alten, kräftigen Stimmen noch, wo die Leute noch richtig, ja, so die ausgebildeten, ja, diese ausgebildeten Stimmen, die ja noch richtig irgendwie was ausgedrückt haben. Okay, finde ich gut. krass. Also da sind wir jetzt wirklich, finde ich, in einem wilden Ritt durch viele verschiedene Themenbereiche. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu viel zugelabert. Durchgeritten, aber es ist einfach mal schön zu hören, dass es jemanden gibt, der sich so für Buffy interessiert oder für Hörspiele oder eigentlich alles andere, was ich so mag. Was ist denn da los? Stalkst mich doch. Ja, natürlich, natürlich. Was denkst du denn? Nee, ist aber gut zu hören, dass, man nicht unterbeschäftigt ist, auch im Lockdown alte Sachen sich angucken zu können. Ist ja im Endeffekt auch eine Corona-Unternehmung, sich alte Sachen nochmal anzuhören oder so durchzugucken. Und es gibt ja auch neue Empfehlungen, die ihr gehört habt. Also ihr habt jetzt auch Kein Mucks gehört. Das war ja im Endeffekt eine Podcast-Empfehlung, ist ja auch ein Podcast. Genau. Und ich habe jetzt diesmal eher wieder mal Hörspiele empfohlen, weil in letzter Zeit ich wirklich merke, dass ich wieder weniger Podcasts höre. Und also natürlich höre ich immer noch genug Podcasts, aber merke, dass ich langsam wieder es schaffe, auch Hörspiele anzuhören. Weil es gibt mal so Zeiten wie bei Büchern. Man muss sich, entweder man hat so ein Hörspiel, man muss sich krass drauf konzentrieren, Schwarze Sonne, was ich erwähnt hatte, oder du musst dich ein bisschen weniger konzentrieren, dann sind es diese Sitcom-Comedy-Hörspiele. Ja. Dann kannst du die auch nebenher laufen lassen. Aber wenn du es richtig mitkriegen willst, dann musst du dich bei manchen Hörspielen auch wirklich echt, echt konzentrieren. Damit, und weil es auch einfach eine geile Handlung ist. Oder du machst halt irgendwas dabei, was, wie du schon gesagt hast, beim Einkaufen oder beim Putzen oder sowas. Gut, es gibt auch viele Leute, die irgendwie TKKG oder drei Fragezeichen zum Einschlafen hören. Ja, total. Also das habe ich auch längere Zeit mal gemacht, jetzt im Moment nicht mehr so. Okay. Kann ich auch gar nicht so sagen, warum, weil ich mich, glaube ich, immer genervt hatte, dass, also wenn man jetzt angefangen hat, diese hochkrassen Hörspiele sich mal anzuhören, ja, dann hört man sich sozusagen an, die drei Fragezeichen, was ich jetzt nicht mindern will, weil ich finde die drei Fragezeichen immer noch toll, merkt man halt so, dass die halt immer noch nur Studioaufnahmen in sich drin haben, und dann zusammenstehen und miteinander reden und Geräusche dazu gespielt werden. Und da ist ja nicht großartig mit krasser Filmmusik oder sowas. Und das ist dann halt nochmal ein Unterschied. Ich glaube, ich bin jetzt gerade noch auf zu einem hohen, wie soll ich sagen, nicht Produktionslevel, aber ich bin noch so von diesen geilen Hörspielen so geflasht. Okay, ja gut, klar. Und bei den drei Fragezeichen, wobei ich glaube, vorletzte Folge oder sowas, jetzt mittlerweile auch immer sehr gucke, was die machen ja am Anfang jetzt mittlerweile Inhaltsangaben, was drin vorkommt. Ja. Und dann merke ich schon immer so, ob ich Bock habe oder nicht. Und im Moment habe ich im Moment nicht so Bock. Hörst du noch regelmäßig drei Fragezeichen? Nee, drei Fragezeichen war ich aber auch, ja doch, als Kind war ich mal ein Fan davon, aber habe jetzt auch nicht so die große, das große Repertoire jemals gehört. Also ich kann mich an eine Folge erinnern, das war einfach so eine extreme Horrorfolge, die war wahnsinnig gruselig, Poltergeist, wenn ihr das was sagt. Ja. Die war richtig heftig. Ich habe mir das auch jetzt nochmal vor einem Jahr oder was dann nochmal nachgekauft, diese Kassette oder was. Und es ist jetzt nicht mehr so gruselig, wie es mal war, aber es ist immer noch. Also ich kann verstehen, warum man da als Kind Angst vor hatte. Ja, oder Hexenhandy hatte ich trotz des etwas weiteren Alters, als ich die erste Mal gehört habe. Ist mit übrigens mit Bastian Pastewka, der die Hexe spricht, ist auch sehr gruselig. Der spricht bei den drei Fragezeichen die Hexe? Ja. Okay. Kannst du dir gerne mal anhören. Ja, schreibe ich mir schon. Oder gibt es ja auch alles auf Spotify. Ja, klar. Und eine weitere gruselige Folge, die auch wirklich sehr, sehr, sehr, sehr krass ist, ist Stimmen aus dem Jenseits, meine ich, heißt sie. Okay. Da gibt's dann die spätere Auftraggeberin der drei Fragezeichen sitzt und schält Kartoffeln und dann hört man auf einmal die Stimme ihrer verstorbenen Schwester, wie sie mit ihr spricht. Und das ist so, also das ist schon mega gruselig, finde ich. Also das ist wirklich nichts mehr, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt Kindern vorspielen. Deswegen gibt es ja mittlerweile auch die drei Fragezeichen Kids. Ja, stimmt. Und deswegen können die drei Fragezeichen da etwas eine härtere Gangart sozusagen durchbringen. Ja. Mann, Mann, Mann, ein großer Multimedia-Mix und viele Tipps, was man draußen machen kann. Christopher, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber die letzten Worte gebühren dir, wenn du noch irgendwas hast, was du loswerden willst. Vielleicht, wenn wir das nächste Mal nochmal irgendwann miteinander sprechen sollten, können wir gerne mal, das hatte ich mir noch zwischendurch angemarkert, mal über kreative Sachen sprechen, weil da hätte ich jetzt auch bestimmt noch viele Sachen zu fragen können, wie du bist ja auch mit im Theaterverein, also hätte ich gedacht, auf welche kreativen Projekte hast du Bock oder was machst du so noch kreativ, weil ich meine, du bist ja schon ziemlich ausgelastet, aber ich kann mir vorstellen, dass du da auch noch was machst, weiß ich nicht. Ja, meine Kreativität liegt momentan im Podcast herstellen, das ist so, wo ich mich dann ein bisschen auslebe. Okay. Ich war gerade schon etwas schockiert, weil du sagst, es hat dir sehr viel Spaß gemacht, aber du weißt, alles, was vor aber gesagt wird, ist sowieso Müll. Deswegen war ich schon so, okay, toll. Ja, aber wir haben jetzt nicht über die Fruchtriegelsorten gesprochen, da habe ich mich jetzt eigentlich sehr drauf gefreut. Mist, blöd, das müssen wir auf nächste Mal verschieben. Dachte ich mir auch, also dann hat man ja nochmal so einen Angriffspunkt für das nächste Mal, das wichtige Thema Fruchtriegelsorten. Ja, nee, mir hat es ebenfalls sehr viel Spaß gemacht und ja, gerne wieder. Ja, dazu muss gesagt werden, damit die Leute nicht wegen Fruchtriegelsorten total überfahren sind. Wir haben im Vorgespräch, hat er mich gefragt, über was soll ich eigentlich sprechen, geben wir Thema und ich habe gesagt, ja, mach doch Fruchtriegelsorten. Jetzt haben wir uns so verplappert durch Buffy und die 90er-Jahre-Sendung. Jetzt müsst ihr bis zum nächsten Mal, wenn der Christopher wieder Bock hat, vorbeizukommen, warten, bis es dann um Fruchtriegelsorten gibt. Und ich meine, da gibt es ja eine Menge Fruchtriegelsorten. Und eine Menge drüber zu erzählen, auf jeden Fall. Oh, ich kann mir auch vorstellen, dass du da auch noch aus der Fitnessperspektive mit Eiweißriegeln kommst. Da gehe ich ja völlig durch. Also da gibt's ja Riegel, die schmecken richtig, richtig schlimm. Ja, und manche schmecken, weiß ich aus Erfahrung, ganz beschissen. Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Ja. Ja, super. Dann vielen Dank auf jeden Fall und hört euch alle auf jeden Fall auch dem. Also, warum muss ich das hier sagen? Wir haben keine Hörer. Könntest du bitte auf deinem Stream sagen, dass ihr alle diesen Podcast anhören sollen? Ich glaube, wir sollten das so rummachen. Nein, man soll ja kein Understatement machen. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Hört euch alle gerne den Podcast Trainer und Sofa, richtig? Der Erfolgspodcast, aber der Titel war korrekt. Trainer und Sofa, der Erfolgspodcast. Hört euch den auf jeden Fall mal gern an. Aber da er schon Erfolg hat, braucht ihr ihn euch nicht mehr. Doch, ihr sollt ihn natürlich auch anhören. Würde ich mich sehr freuen. Ich höre mir auf jeden Fall den nächsten dann auch an. Da müssten jetzt ja Folgen noch online sein und bin schon gespannt über die Weltraum-Episode, was du so ein bisschen erzählt hast und wie so da ja, die Dynamik dazu ist. Weil ich finde, das Wichtigste bei so Laber-Podcasts ist ja immer, dass die Dynamik stimmt. Und auch wenn ich wahrscheinlich wie immer einen viel zu hohen Redeanteil hatte, fand ich doch sehr angenehm, wie wir miteinander gesprochen haben. Das muss ich jetzt mal als Feedback so von Kollege zu Kollege rübergeben. Das kann ich nur zurückgeben. Kennst du eigentlich auch Podcasts, die alleine gemacht werden? Weil mir ist mal aufgefallen, ich habe auch nur Podcasts, wo zwei Leute mindestens beschäftigt sind. Ja, einen habe ich. Ich bin ja so ein großer Fan von den Rocket Beans und da gab es ja mal einen Mitarbeiter, der hieß Donny. Ich höre den aber jetzt nicht so regelmäßig, weil ich nicht weiß, ob... ich habe das selber mal früher probiert, als ich vor 10 Jahren, glaube ich, angefangen hatte, mal Podcast zu machen. Der heißt That's What He Said. Auch wieder so Comedy-mäßig, kannst du dir mal gucken, von Donny O'Sullivan, That's What He Said. Und ja, im Endeffekt ist das, was du jetzt gerade erhörst, eigentlich ein Podcast für eine Person, weil die letzte Folge habe ich alleine gemacht. Also die Folgen, die ich jetzt mache, mache ich alleine und ist auch ein großes Selbstexperiment. Ich kann dir aus Erfahrung der ersten Folge sagen, es ist schon sehr ungewohnt, vor sich hin zu reden. Das glaube ich. Habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht, auch wenn man glaubt, wenn ich hier einen Knopf in den Backe labern kann. Alleine ist das nochmal ein ganz anderes Ding. Aber deswegen bin ich ja auch hier, um dich davon ein bisschen zu befreien. Schön. Vielen Dank. Ja, das war's mit dieser Folge von Zwischen den Stockwerken bei Etage 13. Und ja, schreibt uns mal gern, ob der Christopher nochmal wiederkommen soll. Wenn wir dann in 5 Jahren einen Kommentar haben, dann darf er wiederkommen. Nein, du bist natürlich herzlich eingeladen, jederzeit wieder vorbeizukommen. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Gut. Tschüss, Leute. Tschüss. Ciao. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.